Mehr hören, mehr erleben. Der Audioverlag. Elementarteilchen. Ein Hörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Michel Houellebecq. Aus dem Französischen von Uli Wittmann. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Musik Blixa Bargeld und Jan Tillmann Schade. Teil 1. Michel et Bruno. Heute möchte ich mich in erster Linie der Geschichte zweier Männer widmen, zweier Männer, die während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gelebt und den größten Teil ihres Lebens in Westeuropa verbracht haben. Die Menschen ihrer Generation verbrachten ihr Leben einsam und verbittert. Gefühle wie Liebe, Zärtlichkeit und Brüderlichkeit waren weitgehend verschwunden. In ihren zwischenmenschlichen Beziehungen erwiesen sich ihre Zeitgenossen sehr häufig als gleichgültig oder sogar grausam. Die Rede ist von den Halbbrüdern Michel Jasinski und Bruno Clement. Ja, meine Damen und Herren, seit seinem Tod wird Michel Jasinski einhellig als Biologe allerersten Ranges angesehen. Sein Halbbruder jedoch ist uns weitestgehend unbekannt geblieben. Trotzdem wollen wir sie heute beide als Exponenten einer untergegangenen Epoche betrachten. Dank der umfassenden Sammlung von Frédéric Ubsejac verfügen wir heute über eine vielschichtige Sammlung von Erinnerungen, Tondokumenten, persönlichen Eindrücken und theoretischen Erörterungen Michel Jasinskis und seines Halbbruders Bruno, die uns Aufschluss über zahlreiche Vorkommnisse in ihrem Leben, über die Abzweigungen, Konfrontationen und Dramen gibt. Wir leben heute in einer ganz neuen Ordnung. Was die Menschen früherer Zeitalter manchmal in ihrer Musik erahnten, verwirklichen wir jeden Tag in der praktischen Realität. Was für sie dem Reich des Unerreichbaren und des Absoluten angehörte, betrachten wir als etwas ganz Einfaches, Wohlbekanntes. Und dennoch verachten wir diese Menschen nicht. Wir wissen, was wir ihren Träumen verdanken. Wir wissen, dass sie unser Bild in sich trugen. Jetzt, da wir im Licht leben. Jetzt, da wir am Ziel angelangt sind. Und die Welt der Trennung überwunden haben. Und uns in der reglosen, fruchtbaren Freude eines neuen Gesetzes treiben lassen. Können wir uns heute zum ersten Mal das Ende der alten Ordnung vergegenwärtigen. Warum ist keiner auf den Gedanken gekommen, Fotos zu machen? Der 1. Juli 1998 fiel auf einen Mittwoch. Daher war es durchaus logisch, wenn auch ungewöhnlich, dass Jasonski seine Abschiedsfeier an einem Dienstagabend veranstaltete. Wir fahren in das Landhaus der Familie meiner Frau. Oh ja, ich will meine Ferien auch im Grünen verbringen. Ich glaube, der Champagner ist alle. 4 Flaschen für 15 Leute. Das war ein bisschen knapp bemessen. Alles war etwas knapp bemessen. Die Motivation, die sie zusammenführte, war oberflächlich. Ein falsches Wort, ein schräger Blick. Und schon würde sich die Gruppe auflösen und jeder zu seinem Fahrzeug eilen. Um 19.30 Uhr war alles vorbei. Wie aus Ypsijaks Aufzeichnungen weiter hervorgeht, verließ Jasinski das Institut in Begleitung seiner Nachfolgerin, einer Kollegin mit langem schwarzen Haar, sehr weißer Haut und großen Brüsten. Michelle reichte der Forscherin mit einem Lächeln die Hand. Seit mehreren Sekunden hatte er sich vorgenommen, diese Geste begleitet von einem Lächeln auszuführen und sich innerlich darauf vorbereitet. Die Handflächen verschränkten sich und schüttelten sich leicht. Ein wenig zu spät, sagte er sich, dass es diesem Händedruck an Wärme gefehlt habe. An Wärme. Und angesichts der Umstände hätten wir uns umarmen können, wie es Minister oder manche Schlagersänger tun. Sie war in ihren Golf gestiegen, er war wieder allein. Ein herrlicher Sonnentag war vergangen, die Hitze war noch zu spüren. In diesen Wochen des beginnenden Sommers schien alles in strahlender Unbeweglichkeit erstarrt zu sein. Dabei wurden die Tage schon wieder kürzer. Die Autobahn in Richtung Paris war wie ausgestorben. Er hatte den Eindruck, sich in einem Science-Fiction-Film zu befinden. Der letzte Mensch auf Erden, nachdem alles Leben verschwunden war. Es lag irgendetwas in der Luft, das die Vorstellung einer apokalyptischen Dürre aufkommen ließ. Michels Mutter Janine wurde 1928 in Algerien geboren. Schon sehr früh ließ sie außergewöhnliche geistige Fähigkeiten erkennen, zu denen sich noch die Anzeichen eines äußerst unabhängigen Charakters gesellten. Sie verlor ihre Unschuld im Alter von 13, was zu ihrer Zeit und in ihrem Milieu sehr ungewöhnlich war. Mit einem glänzenden Abiturzeugnis in der Tasche und soliden sexuellen Erfahrungen gerüstet, verließ sie 1945 ihre Eltern, um in Paris Medizin zu studieren. Während ihres Studiums an der Medizinischen Fakultät in Paris konnte Janine Checaldi die existenzialistischen Jahre aus nächster Nähe miterleben und hatte zahlreiche Liebesabenteuer, ehe sie 1952 Serge Clément begegnete, der damals gerade seinen Facharzt als Chirurg machte. Möchten Sie wissen, wie mein Vater aussah? Nehmen Sie einen Affen, rüsten Sie ihn mit einem Mobiltelefon aus, dann haben Sie eine Vorstellung von dem Mann, sagte Bruno viele Jahre später gern. Damals verfügte Serge Clément natürlich noch nicht über ein Mobiltelefon. Aber er war tatsächlich stark behaart. Kurz gesagt, er sah überhaupt nicht gut aus. Aber es ging etwas ausgesprochen Männliches und Unkompliziertes von ihm aus, das die junge Assistenzärztin wohl betörte. Clément erkannte als einer der ersten in Europa die Chancen der Schönheitschirurgie. 1953 eröffnete er seine erste Klinik in Neuilly. 1955 eröffnete er eine zweite Klinik auf den Anhöhen von Cannes. Im März 1956 wurde Bruno geboren. Die mühselige Pflege, die das Aufziehen eines kleinen Kindes erfordert, erschien dem Paar sehr bald unvereinbar mit ihrem Ideal der persönlichen Freiheit. Und so wurde Bruno 1958 in gegenseitigem Einvernehmen zu seinen Großeltern mütterlicherseits nach Algier geschickt. Zu jenem Zeitpunkt war Janine erneut schwanger. Doch diesmal war Marc Jasinski der Vater. Michel Jersonski wohnte seit gut 10 Jahren in der Rue Frémicourt. Er hatte sich daran gewöhnt. Das Viertel war ruhig. 1993 hatte er das Bedürfnis nach Gesellschaft empfunden. Irgendetwas, das ihn abends beim Heimkommen empfing. Seine Wahl war auf einen weißen Kanarienvogel gefallen. Ein ängstliches Tier. Er sang vor allem morgens und dennoch wirkte er nicht fröhlich. Aber kann ein Vogel überhaupt fröhlich sein? Freude ist eine tiefe, intensive Empfindung. Ein erhebendes Gefühl der Fülle, das das ganze Bewusstsein durchdringt. Man kann die Freude mit dem Rausch der Verzückung oder der Ekstase vergleichen. Einmal hat er den Vogel aus seinem Käfig geholt. Zutiefst verängstigt hat er das Tier aufs Sofa geschissen, ehe es sich auf der Suche nach dem Eingang auf das Gitter stürzte. Einen Monat später hatte er den Versuch wiederholt. Diesmal fiel das arme Tier aus dem Fenster. Der Vogel hatte den Fall gebremst, so gut es ging, und war mit Mühe und Not 5 Stockwerke tiefer auf einem Balkon des gegenüberliegenden Hauses gelandet. Michel musste warten, bis die Bewohnerin zurückkehrte und hoffte sehnlichst, dass sie keine Katze hatte. Es war schon dunkel, als sie endlich nach Hause kam. Entschuldigung. Ja? Mein Vogel, mein Sittich ist auf ihrem Balkon notgelandet. Oh. Wenn Sie keine Katze besitzen, besteht die Hoffnung... Nein. Was? Ich besitze keine Katze. Kommen Sie doch rein. Da vorne links geht's zum Balkon. Gehen Sie ruhig. Eine Katze könnte ich mir gar nicht leisten. Ich meine, wegen der Zeit. Ich bin Redakteurin bei Vingt-un und komme meist spät heim. Was soll ich da mit einer Katze? Sie hätten jemanden, der Ihnen Gesellschaft leistet. Jemand, der Sie erwartet. Wenn ich das wollte, hätte ich einen Freund. Als Michel am Abend nach seiner Verabschiedung heimkam, erwartete ihn anstatt des allfälligen Pfeifens und Tirillierens Stille. Eine tiefe, grausame Stille. Der Vogel war tot. Sein kleiner weißer Körper war schon kalt und lag auf der Seite in den Sandkörnern. Nach kurzem Zögern legte er den Vogelkadaver in eine Plastiktüte, die er mit einer Bierflasche beschwerte, und warf das Ganze in den Müllschlucker. Was sollte ich sonst tun? Eine Messe lesen? Er hatte nie erfahren, wohin der Müllschlucker führte. Doch er träumte von gigantischen Mülltonnen, die mit Kaffeefiltern, Ravioli in Soße und abgeschnittenen Geschlechtsorganen gefüllt waren. Riesige Würmer, ebenso groß wie der Vogel und mit Schnäbeln bewaffnet, machten sich über den Kadaver her. Sie rissen ihm die Beine aus, zerfetzten seine Eingeweide und zerstachen seine Augäpfel. Michel schreckte nachts zitternd auf. Es war noch nicht 2:30. Er schluckte 3 Xanax. So endete sein erster Abend der Freiheit. Die Atmosphäre in dem Forschungsinstitut, das Michel Jasinski leitete, war im Großen und Ganzen die eines gewöhnlichen Büros. Entgegen der unter romantischen Zeitgenossen weit verbreiteten Vorstellung vom Forscher als einem Rimbaud des Mikroskops sind Molekularbiologen meistens rechtschaffene, nicht sonderlich geniale Techniker, die davon träumen, ihren Urlaub in Grönland zu verbringen. Desplechin, der Direktor des Nationalen Forschungsinstituts, pflegte zu sagen... Die Entschlüsselung der DNA-Moleküle. Da wird entschlüsselt und entschlüsselt. Man nimmt sich ein Molekül vor und dann das nächste. Gibt die Daten in einen Computer ein. Der Computer berechnet die Untersequenzen. Reine Bastelei. Ab und zu gibt es eine kleine technische Neuerung. Das reicht im Allgemeinen schon für den Nobelpreis. Desplechin hatte Michel am Nachmittag vor der Abschiedsfeier noch einmal in sein Büro gebeten. Den ganzen Tag über herrschte eine drückende Hitze. Einer jener Tage, die schlecht enden, an denen sich schließlich ein Gewitter entlädt. Desplechins Büro ging auf den Quai Anatole France hinaus. Auf der gegenüberliegenden Seite der Seine, am Quai des Tuileries, ahlten sich die Schwulen in der Sonne. Ihre mit Sonnenöl glänzenden Muskeln schillerten im Licht. Desplechin hatte in der Nähe der Fensterwand ein Fernrohr aufgestellt. Er war, wie gemunkelt wurde, selbst homosexuell. In Wirklichkeit war er seit einigen Jahren vor allem Alkoholiker. An einem ähnlichen Nachmittag hatte er zweimal versucht zu onanieren, während er das Auge ans Fernrohr presste, aber sein Glied war schlaff geblieben, faltig herabgesunken wie ausgetrocknet. Seitdem hatte er keinen weiteren Versuch mehr unternommen. Pünktlich um 4 Uhr saß Michel im Büro seines Direktors. Der Fall hatte seine Neugier geweckt. Meine Beurlaubung ohne Vorhaben, ohne Ziel, ohne eine Spur von Rechtfertigung schien völlig unverständlich. Ich war mit 40 Jahren Institutsdirektor, hatte 15 Wissenschaftler unter mir. Ich selbst unterstand, und das rein theoretisch, nur Desplechin. Warum gehen Sie? Haben Sie andere Pläne? Nachdenken? Private Gründe? Nein. Natürlich haben Sie weiterhin Zugang zu unserer EDV. Ihr Passwort für die auf dem Server gespeicherten Resultate und für den Internetzugang des Instituts bleibt weiterhin bestehen. Und das auf unbestimmte Dauer. Wenn Sie sonst noch etwas benötigen, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Nachdem Gersonski gegangen war, wandte sich Desplechin wieder zur Fensterwand. Er schwitzte leicht. Auf der Uferpromenade gegenüber zog ein dunkelhaariger Typ seine Shorts aus. Desplechin konnte sich nicht mehr daran erinnern, wann er zum letzten Mal eine Erektion gehabt hatte. Er wartete auf das Gewitter. Michels Vater, Marc Jaserski, ist als drittes von 4 Kindern einer polnisch-französischen Arbeiterfamilie zur Welt gekommen. Er war ein kluger, fleißiger, ein wenig trauriger Junge. Dank eines Nachbarn erhielt er 1946 eine Lehrstelle als Beleuchter in den Filmstudios der Pathé in Joinville. Er erwies sich sogleich als sehr begabt für diese Arbeit. 1951 beschloss Marc, zum ORTF zu gehen, das gerade seine ersten Sendungen ausstrahlte. Als Marc Gersonski Anfang 1957 Janine kennenlernte, machte er eine Fernsehreportage über die gesellschaftlichen Kreise in Saint-Tropez. Im Mittelpunkt seines Berichts stand Brigitte Bardot. Und immer lockt das Weib war 1956 herausgekommen und löste den Bardot-Mythos aus. Janine ließ sich 1958 von ihrem Mann scheiden, kurz nachdem sie Bruno zu ihren Eltern geschickt hatte. Es war eine Scheidung in gegenseitigem Einverständnis und aus beiderseitigem Verschulden. Im Juni 1958 wurde Michel geboren. Er besaß das gleiche, scharf geschnittene Gesicht mit hervorstehenden Backenknochen, die gleichen großen grünen Augen wie sein Vater. Kurz danach begann Janine, ihn zu betrügen. 1959 begann Janine, mit Amerikanern zu verkehren, die die Côte d'Azur besuchten. In den USA, in Kalifornien, war etwas grundlegend Neues im Entstehen begriffen. In Esalen wurden Kommunen gegründet auf der Grundlage von sexueller Freiheit und psychedelischer Drogen. Janine wurde die Geliebte von Francesco Di Meola, einem Amerikaner italienischer Abstammung, der Ginsberg und Aldous Huxley kennengelernt hatte und zu den Gründern einer der Esalener Kommunen gehörte. Brunos erste Erinnerung stammte aus seinem 4. Lebensjahr. Es war die Erinnerung an eine Demütigung. Er ging damals in den Kindergarten im Parc Lapayer in Algier. An einem Herbstnachmittag hatte die Kindergärtnerin dem Jungen erklärt, wie man aus Blättern Girlanden herstellt. Brunos Kameraden wurden einer nach dem anderen mit ihrer Girlande fertig und standen auf, um sie ihrer kleinen Liebsten um den Hals zu legen. Er kam nicht voran, die Blätter zerbröselten, alles ging in seinen Händen kaputt. Wie sollte ich Ihnen erklären, dass ich Liebe brauchte? Wie sollte ich Ihnen das ohne die Blättergirlande erklären? Er begann vor Wut zu weinen. Die Kindergärtnerin kam ihm nicht zu Hilfe. Es war bereits zu spät. Die Kinder verließen den Park. Brunos Großeltern hatten eine schöne Wohnung im Zentrum von Algier. Ein 20 Meter langer Flur zog sich durch die ganze Wohnung und führte zu einem Wohnzimmer, von dessen Balkon man die ganze weiße Stadt überblicken konnte. Viele Jahre später, als er Anfang 40 war, verbittert und vom Leben enttäuscht, sollte das Bild wieder vor seinen Augen stehen, wie er sich als Vierjähriger auf seinem Dreirad abmühte und, so schnell er konnte, durch den dunklen Flur bis zur hellen Öffnung des Balkons fuhr. Das waren vermutlich die Augenblicke, in denen er sein größtes irdisches Glück erlebt hatte. 1961 starb Brunos Großvater. Doch bis heute noch bleibt das Bild vom Sarg meines Großvaters ein beglückendes Bild. Brunos Großmutter war Zeit ihres Lebens eine gute Köchin. Das war ihre letzte Freude. Sie bereitete die köstlichsten Gerichte für Bruno zu, als erwarte sie 10 Personen zum Essen. Bruno wurde nach und nach ein dickes, furchtsames Kind. Sie selbst aß fast nichts. Sonntagmorgens stand sie etwas später auf, er schlüpfte in ihr Bett und schmiegte sich an ihren abgemagerten Körper. Michel wurde schließlich auch von seiner Großmutter aufgezogen. Seine Mutter ging nach Kalifornien, um in Dimeolas Kommune zu leben. Michel sollte sie nicht vor seinem 15. Lebensjahr wiedersehen. Er sollte übrigens auch seinen Vater nicht mehr oft wiedersehen. 1964 fuhr dieser nach Tibet, das zu jener Zeit unter chinesischer Besatzung stand, um dort eine Reportage zu machen. Dann traf keine Nachricht mehr von ihm ein. Ein Protestschreiben Frankreichs an die chinesische Regierung blieb wirkungslos. Und obwohl seine Leiche nicht gefunden wurde, erklärte man ihn ein Jahr später offiziell für tot. An einem Märzmorgen im Jahr 1967 stieß Brunos Oma beim Zubereiten von frittierten Zucchini einen Topf mit siedend heißem Öl um. Bruno sah seine Großmutter zum letzten Mal im Krankenhaus, ein paar Minuten lang. Ihre Wunden waren durch die Betttücher verhüllt. Man hatte ihr viel Morphium gegeben, dennoch erkannte sie Bruno. Er griff seine Hand. Dann führte man das Kind fort. In der Nacht versagte ihr Herz. Am Tag nach der Beerdigung fand eine seltsame Begebenheit statt. Sein Vater und seine Mutter, die er beide zum ersten Mal sah, unterhielten sich darüber, was sie mit ihm anfangen sollten. Bruno saß auf seinem Bett und hörte ihnen zu. Ich werde versuchen, ihn ab und zu in den Ferien aufzunehmen. Es ist immer eigenartig, wenn man hört, wie andere über einen selbst sprechen. Vor allem, wenn sie zu vergessen scheinen, dass man da ist. Man kann dazu neigen, es selbst zu vergessen. Das ist nicht unangenehm. Es gelang ihm nicht, eine direkte Beziehung herzustellen. Eine körperliche Beziehung zwischen sich und diesen beiden Erwachsenen, die ihn an jenem Tag im Esszimmer vor allem durch ihre Größe und ihr jugendliches Aussehen überrascht hatten. Das Gewitter brach gegen 21 Uhr los. Jasonski horchte auf den Regen, während er ab und zu einen Schluck billigen Armagnac trank. Er dachte nach. Heute hatte er seinen Abschied vom Institut gefeiert. Sein Vogel war gestorben. Es regnete heftig. Er war vor kurzem 40 geworden. Bin ich Opfer einer Midlife-Crisis? Aufgrund der verbesserten Lebensbedingungen waren die Menschen um die 40 topfit. Ihre körperliche Verfassung war ausgezeichnet. Die ersten Anzeichen, dass man eine Schwelle überschritten hatte und sich auf der langen Talfahrt in Richtung Tod befand, machten sich meistens erst viele Jahre später bemerkbar. Und was ist mit den sexuellen Phänomenen der Midlife-Crisis? Etwa der plötzlichen hektischen Jagd nach dem Körper ganz junger Mädchen? Was Jasonski anging, waren diese Erwägungen jedoch unangebracht. Sein Schwanz diente ihm nur zum Pissen. Und das war's. In den folgenden 3 Wochen waren Michels Tätigkeiten äußerst eingeschränkt. Er lag die meiste Zeit nackt im Bett und las viel in Werner Heisenbergs wissenschaftlichen Autobiografie »Das Teil und das Ganze«. Am 15. Juli rief er seinen Halbbruder Bruno an. Bin gerade unterwegs. Wenn du willst, hinterlass mir doch eine Nachricht. Bruno war ganz sicher der Midlife-Crisis zum Opfer gefallen. Er trug Ledermäntel, ließ sich einen Bart wachsen. Um zu zeigen, dass er das Leben kannte, drückte er sich wie eine Figur in einer zweitklassigen Krimiserie aus. Er rauchte Zigarillos, trainierte seine Brustmuskeln. Ich für meinen Teil glaube allerdings überhaupt nicht an die Erklärung durch die Midlife-Crisis. Ein Mann, der in diese Krise gerät, möchte nur leben, ein bisschen länger leben. Er möchte nur eine kleine Zugabe. Meine Wahrheit ist, dass ich die Nase gestrichen voll habe. Ich sehe einfach keinen Grund mehr weiterzumachen. Am selben Abend fand er ein Foto wieder, das in der Grundschule aufgenommen worden war. Das Kind saß an seinem Pult und hielt ein geöffnetes Schulbuch in der Hand. Es lächelte und blickte den Betrachter voller Freude und Zuversicht an. Und dieses Kind, das ist das Unverständliche, bin ich. Das Kind machte seine Hausaufgaben, lernte seine Lektionen fleißig und ernst. Es betrat die Welt, entdeckte die Welt und die Welt flößte ihm keine Angst ein. Es war bereit, seinen Platz in der Gesellschaft der Menschen einzunehmen. All das konnte man im Blick des Kindes lesen. Mehrere Tage lang behielt Michel das Foto in Reichweite, neben der Nachttischlampe. Die Zeit ist ein banales Rätsel. Und alles ist in Ordnung. Der Blick erlöscht, Freude und Zuversicht verschwinden. Im Internat erging es Bruno ausnahmslos schecht. Er war jetzt 11 Jahre alt. Jeden Abend hofft er, dass er sich waschen kann, ohne dass es einen Zwischenfall gibt. Er will sich die Zähne putzen, doch da nähert sich Brasseur, anfangs noch allein, und stößt Bruno gegen die Schulter. Zitternd vor Angst weicht Bruno zurück. Er weiß ziemlich genau, was anschließend geschehen wird. Lass mich in Ruhe. Jetzt nähert sich auch Pelé. Er ist klein, stämmig und außerordentlich stark. Er versetzt Bruno eine heftige Ohrfeige. Sie werfen ihn zu Boden, packen ihn an den Füßen und schleifen ihn fort. In der Nähe der Toiletten reißen sie ihm die Schlafanzughose vom Leib. Sein Glied ist klein, kindlich und noch unbehaart. Zu zweit halten sie ihn an den Haaren fest und zwingen ihn, den Mund zu öffnen. Pelé fährt ihm mit einer Klobürste über das Gesicht. Bruno spürt den Geschmack der Scheiße. Brasseur ist der älteste Schüler der 7. Klasse. Er ist 14. Clément, dein Pimmel ist kahl. Da muss man nachhelfen, damit die Haare wachsen. Sie seifen sein Glied mit Rasierschaum ein. Brasseur klappt ein Rasiermesser auf, nähert sich mit der Klinge. Bruno scheißt vor Angst auf den Boden. Die Tiergesellschaften funktionieren praktisch alle nach dem Dominanzsystem, das auf der jeweiligen physischen Stärke ihrer Mitglieder basiert. Dieses System zeichnet sich durch eine strenge Hierarchiebildung aus. Das stärkste Männchen der Gruppe wird das Alpha-Tier genannt, ihm folgt das zweitstärkste, das Beta-Tier, und so geht es weiter bis zu jenem Tier, das in der Rangordnung den niedrigsten Platz einnimmt und Omega-Tier genannt wird. Die Rangfolge wird im Allgemeinen durch Kampfrituale bestimmt. Die Brutalität und das Dominanzverhalten, die in den Tiergesellschaften allgemein verbreitet sind, wird schon beim Schimpansen von grausamen Willkürakten dem schwächsten Tier gegenüber begleitet. Dieses Verhalten erreicht seinen Höhepunkt bei den primitiven menschlichen Gesellschaften und innerhalb der höher entwickelten Gesellschaften beim Kind und beim jungen Heranwachsenden. Bruno zögerte mit seinem Vater über seine Probleme im Internat zu sprechen. Ich kam schließlich zu der Überzeugung, dass es unmöglich ist. Mein Vater war der Ansicht, ein Junge müsse lernen, sich zu verteidigen. Mit 42 Jahren war Serge Clément ein Mann, der es zu etwas gebracht hatte. Er besaß inzwischen 3 Kliniken für Schönheitschirurgie. Eine in Neuilly, eine weitere in Le Vésinet und die 3. in der Schweiz in der Nähe von Lausanne. Schon seit langem operierte er nicht mehr selbst, aber er war, wie man sagt, ein guter Manager. Er wusste nicht recht, wie er mit seinem Sohn umgehen sollte. Im Grunde meinte er es gut mit ihm, vorausgesetzt, die Sache nahm nicht zu viel Zeit in Anspruch. An den Wochenenden, an denen Bruno kam, verzichtete er im Allgemeinen, seine Mätressen zu sich einzuladen. Er kaufte Fertigmenüs in einem Feinkostgeschäft. Sie aßen zu zweit, dann sahen sie fern. Er kannte kein einziges Spiel. Manchmal stand ich nachts auf und ging zum Kühlschrank. Ich schüttete Cornflakes in eine Schale, fügte Milch und Sahne hinzu. Ich bedeckte das Ganze mit einer dicken Schicht Zucker. Dann aß ich. Ich leerte mehrere Schalen, bis mir fast schlecht wurde. Der Brei lag mir schwer im Magen. Das erfüllte mich mit einem wohligen Gefühl. Im Sommer 1968 ist Michel 10. Seit seinem zweiten Lebensjahr lebt er allein mit seiner Großmutter. In der Schule kommt Michel gut zurecht. Jeden Donnerstag kauft er PIF, eine Jugendzeitschrift, die gerade in neuer Aufmachung erschien. Er kaufte sie in erster Linie wegen der Abenteuerberichte. Das Fernsehen interessierte ihn weniger. Er verfolgte jedoch mit klopfendem Herzen die wöchentliche Sendung »Das Leben der Tiere«. Die dümmliche, theatralische Off-Stimme kommentierte die furchtbaren Bilder sich gegenseitig zerfleischender Tiere mit einem Ausdruck nicht zu rechtfertigender Bewunderung. Michel bebte vor Empörung und spürte auch dabei, wie in ihm eine unerschütterliche Überzeugung heranreift. Im Ganzen gesehen ist die ungezähmte Natur nichts anderes als eine ekelhafte Schweinerei. Im Ganzen gesehen rechtfertigt die ungezähmte Natur eine totale Zerstörung, einen universellen Holocaust. Und die Aufgabe des Menschen auf der Erde besteht vermutlich darin, diesen Holocaust durchzuführen. Hinsichtlich des Sittenwandels zeichnete sich das Jahr 1970, trotz der Eingriffe einer noch wachsamen Zensur, durch eine rasche Zunahme des erotischen Konsums aus. Das Musical Hair, dass das Ziel verfolgte, die sexuelle Befreiung einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hatte großen Erfolg. Die Oben-ohne-Mode verbreitete sich schnell an den Stränden im Süden. Innerhalb weniger Monate stieg die Zahl der Sexshops in Paris von 3 auf 45. Mit Beginn des Schuljahres 1970 verbesserte sich Brunos Situation im Internat ein wenig. In den Augen der gewalttätigsten Jungen war er bereits zutiefst gedemütigt, fertig gemacht. Sie wandten sich nach und nach anderen Opfern zu. Im selben Jahr begann Bruno, sich für Mädchen zu interessieren. Ab und zu, wenn auch selten, machte Brunos Jungeninternat Ausflüge gemeinsam mit der benachbarten Mädchenschule. Eines Nachmittags im Oktober sprach Bruno ein Mädchen an. Wie heißt du? Patricia Auvelet und du? Bruno Clement. Warum bist du hier im Internat? Ich bin vollweise. Ich verlasse das Internat nur in den Ferien, um zu meinem Onkel im Elsass zu fahren. Sie war blond und schlank, sprach sehr schnell. Ihr rasch wechselnder Gesichtsausdruck verzog sich manchmal zu einem seltsamen, unbewegten Lächeln. In der Woche darauf erlebte er einen furchtbaren Schock, als er sah, wie sie mit gespreizten Beinen auf Brasseurs Schoß saß. Er hielt sie an den Hüften fest und knutschte sie ab. Bruno zog jedoch daraus keine allgemeine Schlussfolgerung. Von der 9. Klasse an konnten sich die Schüler im Filmclub einschreiben. Die Vorführungen fanden donnerstagabends in der Aula des Jungeninternats statt. Auch die Mädchen waren zugelassen. Eines Abends setzte sich Bruno neben Caroline Yesayan. Gegen Ende des Films, nachdem Bruno mehr als eine Stunde lang daran gedacht hatte, legte er seine linke Hand sehr sanft auf den Schenkel seiner Nachbarin. Mehrere wunderschöne Sekunden lang. 5, 7, auf keinen Fall aber mehr als 10 geschah nichts. Sie rührte sich nicht. Mich überlief es siedend heiß. Ich war kurz davor, in Ohnmacht zu fallen. Dann schob sie wortlos, ohne Gewalt, meine Hand zurück. Viel später, und sogar sehr oft, wenn Bruno sich von irgendeiner kleinen Nutte lutschen ließ, sollte er an diese wenigen Sekunden unfassbaren Glücks zurückdenken. Er sollte auch an jenen Augenblick zurückdenken, in dem Caroline Yesayan seine Hand sanft zurückgeschoben hatte. Dieser kleine Junge hatte irgendetwas sehr Reines, sehr Sanftes verspürt, das einem früheren Stadium angehörte als die Sexualität, als jeder erotische Konsum. Er hatte den simplen Wunsch verspürt, einen liebenden Körper zu berühren, sich in liebende Arme zu schmiegen. Das Zärtlichkeitsbedürfnis gehört einem früheren Stadium an als der Verführungsdrang. Deshalb wiegt es so schwer. An jenem Dezemberabend im Jahr 1970 hätte Caroline Saillant vermutlich die Macht besessen, mich die Demütigung und Trostlosigkeit meiner frühen Kindheit vergessen zu lassen. Im September kam Michelle in die 9. Klasse und begann, als zweite Fremdsprache Deutsch zu erlernen. Im Rahmen des Deutschunterrichts lernte er Annabelle kennen. Zu jener Zeit hatte Michelle nur eine ungefähre Vorstellung vom Glück. Im Grunde hatte er nie wirklich darüber nachgedacht. Sie begannen, sich regelmäßig zu treffen, um ihre Deutschaufgaben gemeinsam zu machen. Michelle war nicht unbeliebt in seiner Klasse, aber seine Kontakte blieben begrenzt. Vor Annabelle war kein Klassenkamerad zu ihm nach Hause gekommen. Ab dem 13. Lebensjahr lagern sich beim Mädchen unter der Einwirkung des Progesterons und des Östradiols, die in den Eierstöcken gebildet werden, Fettpolster in der Brust- und Gesäßgegend ein. Diese Körperteile erlangen im Optimalfall eine volle, harmonische, runde Form. Ihre Betrachtung ruft beim Mann ein heftiges sinnliches Begehren hervor. Wie schon ihre Mutter im gleichen Alter hatte auch Annabelle einen sehr schönen Körper. Doch das Gesicht ihrer Mutter war lediglich ansprechend und gefällig gewesen, mehr nicht. Nichts konnte den schmerzhaften Schock von Annabelles Schönheit voraussehen lassen und ihre Mutter bekam allmählich Angst. Nur ein unerhörter morphogenetischer Zufall hatte die herzzerreißende Ebenmäßigkeit ihrer Gesichtszüge hervorbringen können. Ohne Schönheit ist ein junges Mädchen unglücklich, denn es hat keine Chance, geliebt zu werden. Niemand macht sich zwar über ein solches Mädchen lustig oder schikaniert es, aber es ist gleichsam durchsichtig. Kein Blick folgt ihr. Eine extreme Schönheit dagegen, eine Schönheit, die in ungewöhnlichem Maße die übliche bezaubernde Frische der jungen Mädchen übertrifft, ruft eine übernatürliche Wirkung hervor und scheint unweigerlich ein tragisches Schicksal anzukündigen. Im September 1972 kam Michelle in die 11. Klasse des Gymnasiums in Meaux. Annabelle kam in die 10. Sie würde noch ein Jahr auf der Oberschule bleiben. Annabelle wusste inzwischen, dass Michelle früher oder später Lust haben würde, sie zu küssen und ihren Körper zu streicheln, dessen Verwandlung sie spürte. Sie erwartete diesen Augenblick ohne Ungeduld und auch ohne allzu große Angst. Sie war voller Zuversicht. Aber Michelle wäre selbst, wenn sein Leben davon abgehangen hätte, nicht dazu fähig gewesen, Annabelle zu küssen. Auch wenn die grundlegenden Faktoren des Sexualverhaltens angeboren sind, spielt der Verlauf der ersten Lebensjahre eine wichtige Rolle für die Mechanismen seiner Auslösung. Der frühe Körperkontakt mit seinen Artgenossen scheint für die meisten Säugetiere lebenswichtig zu sein. Der Entzug des körperlichen Kontakts mit der Mutter während der Kindheit führt zu schweren sexuellen Verhaltensstörungen und insbesondere zu einem gehemmten Paarungsverhalten. 1972 unternahm Janine, Michelles Mutter, einen vorsichtigen Versuch, den Kontakt zu ihrem Sohn wieder aufzunehmen. Janine machte sich wenig Illusionen über die Gefühle, die Michelles Großmutter ihr gegenüber hegte. Aber es kam noch schlimmer, als sie es sich vorgestellt hatte. In dem Augenblick, da sie ihren Porsche vor dem Haus parkte, kam die alte Frau mit der Einkaufstasche in der Hand aus der Tür. Ich kann Sie nicht daran hindern, ihn zu sehen. Er ist schließlich Ihr Sohn. Ich gehe jetzt einkaufen und komme in 2 Stunden wieder. Bei meiner Rückkehr will ich Sie hier nicht mehr sehen. Michelle war in seinem Zimmer. Sie öffnete die Tür und trat ein. Sie hatte vorgehabt, ihn in die Arme zu nehmen, aber als sie zu dieser Geste ansetzte, wich er einen guten Meter zurück. Sie hatte ihm einen Plattenspieler und mehrere Alben der Rolling Stones als Geschenk mitgebracht. Er nahm alles wortlos entgegen, er behielt das Gerät, sollte aber die Platten wenige Tage später zerstören. Michelle! Michelle! Plötzlich drang Annabelles Stimme durch den Garten. Michelle stürzte ans Fenster. Annabelle, komm herein! Janine warf einen Blick auf das Mädchen, als es gerade durch das Gartentor ging. Du hast aber eine hübsche Freundin. Sie verzog dabei leicht den Mund. Ihre Worte trafen Michelle mit voller Wucht. Seine Gesichtszüge veränderten sich. Als Janine wieder zu dem Porsche ging, begegnete sie Annabelle. Blickte ihr in die Augen. In ihrem Blick lag Hass. Bruno wusste, dass seine Mutter einen zweiten Sohn von einem anderen Vater hatte. Gegen Bruno hegte Michels Großmutter keinerlei Abneigung. Auch er hatte unter dieser Rabenmutter zu leiden gehabt. Das war ihre Sicht der Dinge, etwas summarisch, aber letztlich zutreffend. Bruno gewöhnte sich also an, Michelle jeden Donnerstagnachmittag zu besuchen. Bruno nahm den Schienenbus. Wann immer es möglich war, und es war fast immer möglich, setzte er sich einem Mädchen gegenüber, das allein war. Die meisten hatten die Beine übereinander geschlagen, eine durchsichtige Bluse oder etwas anderes. Er setzte sich nicht direkt, sondern eher schräg gegenüber, aber oft in dieselbe Sitzreihe, keine 2 Meter entfernt. Er hatte schon einen Ständer, wenn er langes, blondes oder braunes Haar sah. Während er durch das Abteil ging, um sich einen Platz zu suchen, wurde der Schmerz in seinem Slip heftiger. Schon bevor er sich setzte, zog er ein Taschentuch aus der Tasche. Er brauchte nur noch einen Schnellhefter aufzuschlagen und ihn auf die Schenkel zu legen. Nach wenigen Handgriffen war es soweit. Manchmal, wenn ein Mädchen die Beine übereinander schlug, während er gerade seinen Schwanz herausholte, brauchte er nicht einmal die Hand zu Hilfe zu nehmen. Ein Strahl erlöste ihn, wenn er das Höschen sah. Das Taschentuch war nur zur Sicherheit da. Im Allgemeinen spritzte sein Samen auf die Seiten des Schnellhefters, auf die Gleichungen zweiten Grades, auf die schematische Darstellung von Insekten, auf die Kohlenproduktion der UdSSR. Das Mädchen las weiter in ihrer Zeitschrift. Diese Dinge hatten sich ereignet. Sie standen in direktem Zusammenhang mit einem kleinen, furchtsamen, dicken Jungen, von dem er noch Fotos besaß. Und es gab einen Zusammenhang zwischen diesem kleinen Jungen und dem von Begierde verzehrten Erwachsenen, zu dem er geworden war. Seine Kindheit war traurig gewesen, seine Jugend grauenhaft. Inzwischen war er 42 und objektiv gesehen noch weit vom Tod entfernt. Im September 1973 kamen Bruno und Michelle gemeinsam in die 12. Klasse des mathematischen Zweigs. 2 Jahre lang nahmen sie gemeinsam am Mathematik- und Physikunterricht teil. Michelle war dem Niveau seiner Klasse weit überlegen. Das menschliche Dasein ist enttäuschend, voller Beklemmung und Bitterkeit. Die mathematischen Gleichungen dagegen erfüllen mich mit großer innerer Freude. Im selben Jahr kam Annabelle in die 11. Klasse des Gymnasiums in Meaux. Sie sahen sich oft zu dritt nach der Schule. Anschließend kehrte Bruno ins Internat zurück, während Annabelle und Michelle zum Bahnhof gingen. Die Sache nahm eine seltsame, betrübliche Wendung. Anfang 1974 vertiefte sich Michelle in die Hilbert-Räume. Dann machte er sich mit der Maßtheorie vertraut, entdeckte die Integrale von Riemann, von Lebesgue und von Stieltjes. Während der gleichen Zeit las Bruno Kafka und unanierte im Schienenbus. Die allgemeine Liberalisierung der Sitten konnte 1974 wichtige Erfolge verzeichnen. Am 20. März wurde in Paris der erste Vita-Top-Club eröffnet, der auf dem Gebiet des Fitnesstrainings und des Körperkults eine bahnbrechende Rolle spielen sollte. Am 5. Juli wurde das Gesetz verabschiedet, das das Volljährigkeitsalter auf 18 Jahre herabsetzte. Und am 11. das Gesetz, das den Ehebruch aus dem Strafgesetzbuch verschwinden ließ. Und am 28. November wurde nach einer hitzigen Debatte die Abtreibung legalisiert. Die Zeit vor dem Abitur war ziemlich trübe. Bruno sah Annabelle und Michelle noch genauso oft. Im Prinzip waren sie gut befreundet, doch sie sollten bald ihr Abitur machen und das Ende des Schuljahrs würde sie zwangsläufig trennen. Michelle hatte sich verändert. Er hörte Jimi Hendrix und wälzte sich dabei auf dem Teppich. Es war sehr intensiv. Lange nach den anderen ließ er eindeutige Zeichen pubertären Verhaltens erkennen. Annabelle und er wirkten gehemmt. Sie gingen nicht mehr oft, Hand in Hand. Kurz gesagt, alles ging den Bach runter. Bruno entwickelte nach und nach ein vages Bedürfnis, Michel gegenüber eine Beschützerrolle zu spielen. Michel war schließlich sein Bruder und 2 Jahre jünger. Du musst etwas mit Annabelle anstellen. Sie wartet nur darauf. Sie ist in dich verliebt und sie ist das hübscheste Mädchen der Schule. Ja. Michel wand sich auf seinem Stuhl. Du hast recht. Wochen vergingen. Er zögerte offensichtlich, die Schwelle zum Erwachsenenalter zu überschreiten. Annabelle zu küssen wäre für beide die einzige Möglichkeit gewesen, den Schwierigkeiten dieses Übergangs aus dem Weg zu gehen. Aber er war sich dessen nicht bewusst. Er ließ sich von einem trügerischen Gefühl der Ewigkeit zum Narren halten. Schließlich war es dann irgendwann zu spät. Mein ganzes Leben hat diesem Augenblick geglichen. Ich durchquere die menschlichen Regungen. Manchmal kommen sie mir sehr nahe. Andere Menschen lernen Glück und Verzweiflung kennen. Aber all das hat mich niemals wirklich betroffen oder erreicht. Einer unglücklichen Idee Brunos folgend, verbrachten Michel und Bruno ihren Urlaub zusammen mit Annabelle auf dem Landgut eines Freundes ihrer gemeinsamen Mutter. Eine launische Sommerbekanntschaft schließlich raubte Annabelles Unschuld. Es sollte das vorläufige Ende ihrer Freundschaft mit Michel sein. Im Oktober 1975, kurz vor Beginn seines Studiums, war Bruno in ein Apartment gezogen, das sein Vater ihm gekauft hatte. Ich hatte damals den Eindruck, dass nun ein neues Leben für mich beginne. Die Enttäuschung ließ nicht lange auf sich warten. Sicher, es gab viele Mädchen, sogar sehr viele Mädchen, die an der Universität Sancier Literatur studierten, aber alle schienen schon in festen Händen zu sein. Oder zumindest keine Lust zu haben, ihm in die Hände zu geraten. Um Kontakte zu knüpfen, ging er in alle Übungen, in alle Seminare und wurde so schnell zu einem guten Schüler. In der Cafeteria sah ich sie, hörte, wie sie schwatzten. Sie gingen aus, trafen sich mit Freunden, luden sich gegenseitig zu Feten ein. Bruno begann zu essen. Er legte sich ziemlich schnell auf einen Fressweg fest, der den Boulevard Saint-Michel hinabführte. Er begann zunächst mit einem Hotdog in der Imbissstube an der Ecke Rue Gay-Lussac. Anschließend aß er etwas weiter unten eine Pizza oder manchmal ein griechisches Sandwich. Im McDonald's verschlang er mehrere Cheeseburger, die er mit Coca-Cola oder Bananenmilkshakes herunterspülte. Dann wankte er die Rue de la Harpe hinab, ehe er sich mit tunesischem Gebäck den Rest gab. Auf dem Weg nach Hause blieb er von dem Latin stehen, das 2 Pornofilme gleichzeitig im Programm hatte. Manchmal blieb ich eine halbe Stunde vor dem Kino stehen und tat so, als studierte ich die Buslinien, in der Hoffnung, eine Frau oder ein Pärchen hineingehen zu sehen, wurde aber jedes Mal enttäuscht. Dann ging ich halt so hinein. Im Allgemeinen kam er dann gegen Mitternacht heim, las Chateaubriand oder Rousseau. Ein- oder zweimal in der Woche beschloss Bruno, ein neues Leben zu beginnen, eine völlig andere Richtung einzuschlagen. Und so ging er dabei vor. Als erstes zog er sich nackt aus und betrachtete sich im Spiegel. Es ist unerlässlich, bei dieser Selbsterniedrigung konsequent bis zum Äußersten zu gehen und die abstoßende Hässlichkeit meines dicken Bauchs, meiner Hängebacken und meines schon schlaffen Hinterns genau unter die Lupe zu nehmen. Dann löschte er alle Lichter. Er stellte die Füße dicht nebeneinander, verschränkte die Hände vor der Brust und beugte den Kopf ein wenig vor, um sich besser in sich selbst versenken zu können. Dann atmete er langsam tief ein, bis sich sein ekliger Bauch ganz aufblähte. Dann atmete er wieder ganz langsam aus und sprach dabei im Geist eine Zahl aus. Alle Zahlen waren wichtig. Meine Konzentration durfte nie nachlassen. Aber die wichtigsten waren 4. Und natürlich 16, die absolute Zahl. Wenn er sich wieder aufrichten würde, nachdem er die Zahl 16 ausgesprochen hatte und dabei mit aller Kraft ausatmete, würde er ein völlig anderer Mensch sein, der endlich bereit war zu leben und sich in die Strömung des Daseins gleiten zu lassen. Dann würde er weder Angst noch Scham mehr fühlen, würde sich normal ernähren, sich mit Mädchen normal verhalten. Heute ist der erste Tag meines restlichen Lebens. Die Fakultät Orsay Paris ist nicht nur ein Lehrinstitut, sondern auch ein Forschungszentrum für Elementarteilchenphysik von sehr hohem Niveau. Michel bewohnte ein Eckzimmer im vierten und obersten Stock des Hauses 233. Er fühlte sich dort gleich wohl. Das Zimmer war mit einem kleinen Bett, einem Schreibtisch und Bücherregalen eingerichtet. Er ahnte noch nicht, dass er mehr als 8 Jahre in diesem Wohnheim verbringen sollte. Wenn die Ausgangsbedingungen erst einmal gegeben sind und die Parameter für das Netz der ersten Interaktionen aufgestellt sind, entwickeln sich die Ereignisse in einem desillusionierten leeren Raum. Ihre Determinierung ist unabwendbar. Was geschehen ist, muss geschehen. Anders kann es nicht sein. Niemand kann dafür verantwortlich gemacht werden. Annabelle schrieb ihm 2 Briefe. In der Zwischenzeit hatte sie Bruno angerufen, der auch nichts von seinem Bruder gehört hatte. Er wusste nur, dass Michel regelmäßig seine Großmutter anrief, sie aber wahrscheinlich nicht vor Weihnachten besuchen würde. Im November hatte seine Großmutter einen Schwächeanfall. Man hat sie ins Krankenhaus nach Meaux bringen müssen. Die Aorta ist schwach. Ihr Herz droht zu versagen. Als er in Meaux ankam, war der Himmel düster, das Wasser der Marne aufgewühlt und schmutzig. Er fand ohne Schwierigkeiten das Saint-Antoine Hospital, ein ultramoderner Krankenhauskomplex aus Glas und Stahl, der im Jahr zuvor eingeweiht worden war. Seine Tante Marie-Thérèse und seine Cousine Brigitte warteten auf dem Flur im 7. Stock auf ihn. Sie hatten ganz offensichtlich geweint. Ich weiß nicht, ob du sie sehen solltest. Michel überging Marie-Thérèse Bemerkung. Was getan werden musste, würde er tun. Seine Großmutter lag allein in einem Zimmer auf der Intensivstation. Das schneeweiße Bettlaken ließ ihre Arme und Schultern frei. Ihre mit einem Tropf verbundenen Arme waren mit Gurten am Bettrand befestigt. In ihrer Kehle steckte ein geriffelter Schlauch. Kabel, die an Aufzeichnungsgeräte angeschlossen waren, kamen unter dem Laken hervor. Sie war nicht mehr ganz seine Großmutter. Sie war eine arme Kreatur aus Fleisch, sehr jung und sehr alt zugleich, die jetzt der Medizin ausgeliefert war. Ich ergriff ihre Hand. Nur diese Hand erkannte ich wirklich wieder. Ihre Augen öffneten sich nicht. Aber vielleicht spürte sie trotz allem meine Berührung. Er drückte ihre Hand nicht sehr fest, nahm sie nur in die seine, wie er es immer getan hatte. Er hoffte sehr, dass sie seine Berührung erkennen würde. Entschuldigung, Besuchszeit beendet. Gibt es noch Hoffnung? Vielleicht ist noch etwas zu machen. Eine Operation? Nein, keine Operation, das ist unmöglich. Sicher? Natürlich, Doktor. Aber vielleicht gibt es trotzdem etwas. Es ist jedenfalls noch nicht alles verloren. Auf dem Rückweg sagte niemand ein Wort. Marie-Thérèse saß am Steuer ihres Renault 16 und fuhr mit mechanischen Gesten. Auch beim Essen sprachen sie nicht viel, riefen nur hin und wieder eine Erinnerung wach. Marie-Thérèse trug das Essen auf. Sie musste sich irgendwie betätigen. Ab und zu hielt sie inne, weinte ein wenig und ging dann wieder in die Küche zurück. Annabelle hatte die Abfahrt des Krankenwagens und die Rückkehr des Renault 16 beobachtet. Gegen 1 Uhr nachts stand sie auf und zog sich an. Ihre Eltern schliefen bereits. Sie gingen bis zu der Gittertür von Michels Haus. Alles war hell erleuchtet. Sie waren wahrscheinlich im Wohnzimmer. Aber es war unmöglich, durch die Vorhänge hindurch irgendetwas zu erkennen. Es regnete leicht. 10 Minuten vergingen. Annabelle wusste, dass sie an der Tür klingeln und Michel sehen konnte. Aber sie konnte es auch lassen. Sie war sich nicht recht bewusst, dass sie in diesem Augenblick die konkrete Erfahrung der Freiheit machte. Auf jeden Fall war es ganz furchtbar. Und nach diesen 10 Minuten sollte sie nie mehr ganz dieselbe sein. Annabelle kehrte ins Haus ihres Vaters zurück. Sie fühlte sich spürbar gealtert. Es sollten fast 25 Jahre vergehen, ehe sie Michelle wiedersehen würde. Das Telefon klingelte gegen drei. Monsieur, es tut mir sehr leid. Ist sie gestorben? Wir haben alles Menschenmögliche versucht, aber im Grunde ist praktisch nichts mehr möglich gewesen. Das Herz war eben zu alt, das war das Problem. Wenigstens hat sie nicht gelitten, das kann man mit Bestimmtheit sagen. Aber ich muss leider sagen, dass es vorbei ist. Michelle ging zu seinem Schlafzimmer. Er machte ganz kleine Schritte von höchstens 20 Zentimetern. Brigitte wollte aufstehen, doch Marie-Thérèse hielt sie mit einer Handbewegung zurück. Es vergingen etwa 2 Minuten, dann hörte man aus dem Schlafzimmer eine Art Miauen oder Heulen. Diesmal stürzte Brigitte los. Michelle lag zusammengerollt am Fußende des Bettes. Seine Augen waren etwas aus den Höhlen getreten. Auf seinem Gesicht spiegelte sich keine der Trauer oder einem anderen menschlichen Gefühl gleichende Regung. Sein Gesicht war von tierischem Entsetzen verzerrt. Der Sommer 76 war vermutlich die schlimmste Zeit in Brunos Leben. Er war gerade 20 geworden. Es herrschte eine Gluthitze. Selbst die Nächte brachten keine Abkühlung. Unter diesem Gesichtspunkt sollte der Sommer 76 in die Annalen eingehen. Die Mädchen trugen kurze, durchsichtige Kleider, die ihnen am schweißnassen Körper klebten. Er lief ganze Tage mit vor Begierde geweiteten Augen durch die Stadt. Nachts stand er auf, ging zu Fuß quer durch Paris, blieb vor Straßencafés stehen, beobachtete aufmerksam Diskothekeneingänge. Er konnte nicht tanzen. Er hatte ständig eine Steifung. Ich hatte den Eindruck, zwischen den Beinen ein nässendes, verfaultes, von Würmern zerfressenes Stück Fleisch zu haben. Mehrere Male versuchte er, Mädchen auf der Straße anzusprechen. Er hielt zur Antwort nur Erniedrigungen. Nachts blickte er sich im Spiegel an. Sein Haar, das ihm vom Schweiß am Schädel klebte, begann sich über der Stirn zu lichten. Die Falten seines Bauchs waren durch das Hemd hindurch zu erkennen. Er begann, in Sexshops und Peepshows zu gehen, mit dem Ergebnis, dass er noch stärker litt. Zum ersten Mal suchte er bei Prostituierten Linderung. In den Jahren, in denen ich mich erfolglos bemüht habe, im Leben zurechtzukommen, hat in den westlichen Gesellschaften eine Wandlung stattgefunden, die auf etwas Düsteres zusteuerte. In jenem Sommer 1976 war es schon völlig klar, dass all das ein schlimmes Ende nehmen würde. Die körperliche Gewalt, die ausgeprägteste Erscheinungsform der Individualisierung, sollte in den westlichen Ländern die sinnliche Begierde ablösen. Morgen des 15. Juli 1998 las Michelle in der Mülltonne im Hauseingang einen christlichen Prospekt auf. 15 Tage nach Beginn seines freiwilligen Sabbatjahres. 15 Tage, nachdem er die Forschungsleitung am Institut für Molekularbiologie CNRS niedergelegt hatte, erwachten zum ersten Mal seine Instinkte wieder. Der Bibelprospekt enthielt Parabeln aus dem Alltag. Verschiedene dieser Lebensberichte liefen auf ein identisches, glückliches Ende hinaus. Die Begegnung mit dem auferstandenen Christus. Michelle entdeckte viele Gemeinsamkeiten mit der Parabel von Pavel. Pavel, der in der tschechischen Armee als Offizier diente, betrachtete das Befehligen einer Raketenabschussbasis als Höhepunkt seiner militärischen Laufbahn. Michelle übertrug ohne Schwierigkeit die Parabel auf seine eigene Situation. Als hochspezialisierter Techniker, der eine Ausbildung in einer angesehenen Akademie erhalten hatte, hätte Pavel das Dasein zu schätzen wissen müssen. Dennoch war er unglücklich und immer auf der Suche nach etwas, das seinem Leben einen Sinn verleihen könne. Bin gerade unterwegs. Wenn du willst, hinterlass mir doch eine Nachricht. Bruno? Michel hier. Du bist wahrscheinlich im Urlaub. Ruf mich doch bitte an, wenn du wieder zurück bist. Ich habe auch Urlaub. Und zwar für lange Zeit. Als junger Mann hatte Michel verschiedene Romane gelesen, die sich um das Thema des Absurden, der existenziellen Verzweiflung, der beständigen Leere der Tage drehten. Diese extremistische Literatur hatte ihn nur teilweise überzeugt. Zu jener Zeit hatte er sich oft mit seinem Halbbruder getroffen. Bruno träumte davon, Schriftsteller zu werden. Er hatte ihm Beckett zu lesen gegeben. Beckett ist vermutlich das, was man einen großen Schriftsteller nennt. Und doch ist es mir nie gelungen, auch nur eines seiner Bücher zu Ende zu lesen. Das war gegen Ende der 70er Jahre. Er und Bruno waren 20 und fühlten sich schon alt. Und das sollte so weitergehen. Sie sollten sich immer älter fühlen und sich dessen schämen. Ihre Epoche würde bald eine noch nie erfolgte Wandlung vollziehen. Das tragische Gefühl des Todes sollte in der allgemeineren, etwas verschwommenen Empfindung des Alterns aufgelöst werden. Bruno hatte nie wirklich an den Tod gedacht. Und er würde bis zum Schluss den Wunsch haben, zu leben. Bis zum Schluss im Leben zu stehen. Bis zum Schluss die Zwischenfälle und Missgeschicke des konkreten Lebens und des körperlichen Verfalls zu bekämpfen. Bis zum letzten Augenblick würde er um eine kleine Zugabe bitten, um eine kleine Verlängerung des Daseins. Bis zum letzten Augenblick würde er insbesondere nach einem allerletzten Höhepunkt der Lust suchen, nach einem zusätzlichen sexuellen Kitzel. Eine gut ausgeführte Fellatio bleibt, so nutzlos sie auch auf lange Sicht ist, ein wahres Vergnügen. Und das zu leugnen wäre unvernünftig, dachte Michel, während er in seinem Katalog die Seiten mit der Damenunterwäsche sinnlich, Strapshalter, durchblätterte. Er selbst onanierte selten. Die Phantasmen, die ihn als jungen Forscher vor dem Minitel oder auch beim Anblick authentischer junger Frauen, zumeist Vertreterinnen der pharmazeutischen Industrie, von Zeit zu Zeit heimgesucht hatten, waren allmählich verschwunden. Er regelte das Nachlassen seiner Potenz mittlerweile durch harmloses, friedliches Wichsen, wofür sich ein Modekatalog, gelegentlich ergänzt durch eine erotische CD-ROM für 79 Francs, als völlig ausreichende Vorlage erwies. Bruno dagegen vergeudete sein reifes Mannesalter mit der Suche nach zweifelhaften Lolitas mit üppigen Brüsten, knackigem Hintern und einladendem Mund. Gott sei Dank ist Bruno Lehrer und verbeamtet. Die 20-Uhr-Nachrichten berichteten, dass eine amerikanische Sonde Spuren fossilen Lebens auf dem Mars entdeckt habe. Es handele sich um bakterielle Formen, vermutlich um eine Urform der Methanbakterien. Auf einem Planeten unweit der Erde hatten sich also biologische Makromoleküle bilden können, mit Fähigkeit zur Selbstreplikation. Und dann hatte alles aufgehört, zweifellos aufgrund eines Klimawechsels. Die Vermehrung war immer schwieriger geworden, ehe sie ganz unterbrochen wurde. Die Geschichte des Lebens auf dem Mars hörte sich eher bescheiden an. Doch dieser kurze Bericht über einen etwas seichten Misserfolg widersprach aufs Heftigste allen mythischen und religiösen Konstruktionen, an denen sich die Menschheit seit jeher erfreut. Es gibt keinen einmaligen, grandiosen Schöpfungsakt. Es gibt kein auserwähltes Volk, nicht einmal eine auserwählte Gattung oder einen auserwählten Planeten. Es gibt fast überall im Weltraum nur ungewisse und im Allgemeinen wenig überzeugende Versuche. Michel Jarzinski hatte 1982 bei seiner Promotion an Alain Aspects großartigen Versuchen über die Untrennbarkeit des Verhaltens von zwei Photonen teilgenommen, die nacheinander von ein und demselben Calciumatom emittiert werden. Er war der jüngste Forscher des Teams. Aspects-Versuche sollten unter den Wissenschaftlern in allen Teilen der Welt ziemliches Aufsehen erregen. Zum ersten Mal war es nach allgemeiner Ansicht jemandem gelungen, die Voraussagen der Quantentheorie zu bestätigen. Damit blieben der Wissenschaft nur noch zwei Hypothesen. Entweder waren die verborgenen Eigenschaften, die das Verhalten der Elementarteilchen bestimmten, nicht lokal. Das heißt, die Elementarteilchen konnten aus einer beliebigen Entfernung einen instantanen Einfluss aufeinander nehmen. Oder aber man musste auf das Konzept verzichten, demzufolge die Elementarteilchen bei fehlender Beobachtung spezifische inhärente Eigenschaften besitzen. Und dann befand man sich wieder vor einer tiefen ontologischen Leere. Es sei denn, man entschied sich für einen radikalen Positivismus und verzichtete endgültig auf den Gedanken einer verborgenen Realität. Natürlich schlossen sich die meisten Forscher der zweiten Hypothese an. Kurz darauf holte Desplechin Michel an sein Institut. Desplechin war bewusst geworden, dass den Biologen irgendetwas Grundlegendes im Mechanismus der Genmutationen entging. Und dass dieses Etwas vermutlich mit komplizierteren Phänomenen zusammenhing, die sich auf atomarer Ebene vollzogen. Die Existenz einer endlichen Liste chemischer Elemente hat bereits in den 20er Jahren Niels Bohr zu seinen ersten Überlegungen angeregt. Ein Planetenmodell des Atoms, das auf elektromagnetischen Feldern und Gravitationsfeldern basierte, müsste normalerweise zu einer unendlichen Anzahl von Lösungen und einer unendlichen Anzahl möglicher chemischer Grundstoffe führen. Und dennoch geht das gesamte Universum letztlich auf kaum mehr als 100 Elemente zurück. Diese Liste ist streng festgelegt und unveränderlich. Eine solche Situation, die im Hinblick auf die klassischen elektromagnetischen Theorien und Maxwell'schen Gleichungen völlig anormal war, hat schließlich zur Entwicklung der Quantenmechanik geführt. Die Biologie befindet sich heute in einer ähnlichen Situation. Die Existenz von identischen Makromolekülen und unveränderlichen zellulären Superstrukturen, die der gesamten Tier- und Pflanzenwelt gemein sind, lässt sich nicht im begrenzten Rahmen der klassischen Chemie erklären. Auf die eine oder andere Weise, die noch nicht genau zu beschreiben ist, muss das Quantenniveau direkt auf die Steuerung biologischer Phänomene einwirken. Damit öffnet sich ein völlig neues Forschungsfeld. Ich fahre nach Paris zurück und würde dich gern noch heute Abend sehen. Wie wär's mit morgen? Morgen ist nicht möglich, da bin ich mit meinem Sohn zusammen. Aber heute Abend... Ist es dir so wichtig? Ja, es ist mir ziemlich wichtig. Na gut, wenn du willst. Wie die meisten Menschen verabscheute Michel die Tendenz zur gesellschaftlichen Zersplitterung. Wie die meisten Menschen fand Jerzynski es wünschenswert, einige wenige familiäre Beziehungen aufrechtzuerhalten. Auch wenn ein gewisses Maß an Langeweile damit einherging. Bruno traf gegen 21 Uhr ein. Er hatte schon etwas getrunken und verspürte den Drang, theoretische Fragen anzusprechen. Ich habe mich immer darüber gewundert, wie unglaublich zutreffend die Voraussagen sind, die Aldous Huxley in Schöne neue Welt gemacht hat. Wenn man bedenkt, dass dieses Buch 1932 erschienen ist, ist das völlig irre. Seitdem hat die westliche Gesellschaft unablässig versucht, sich diesem Modell anzunähern. Ich weiß natürlich, dass man Huxleys Welt im Allgemeinen als einen totalitären Albtraum beschreibt und versucht, in diesem Buch eine scharfe Anklage zu sehen. Doch das ist reine Heuchelei. Brave New World ist für uns in jeder Hinsicht, sei es was die genetische Kontrolle, die sexuelle Freiheit, den Kampf gegen das Altern oder die Freizeitkultur betrifft, ein Paradies. In Wirklichkeit ist es haargenau die Welt, die wir anstreben, wenn auch bisher noch ohne Erfolg. Bruno war etwas überrascht, als sein Bruder ihm mit müder Stimme antwortete: Huxley stammt aus einer großen Familie englischer Biologen. Sein Großvater war ein Freund von Darwin. Er hat viel zur Verteidigung der evolutionistischen Thesen geschrieben. Sein Vater und sein Bruder Julian waren ebenfalls berühmte Biologen. Michel stand auf und holte aus seinem Bücherschrank einen Band mit dem Titel What Dare I Think. Das hat Julian Huxley geschrieben, Aldous' ältester Bruder. Das Buch ist schon 1931 erschienen, ein Jahr vor Schöne neue Welt. Man findet darin bereits Anregungen zur genetischen Kontrolle und zur Artenverbesserung. Also das, was sein Bruder in dem Roman in die Praxis umgesetzt hat. Und all das wird unmissverständlich als wünschenswertes Ziel hingestellt. Michel setzte sich wieder und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Nach dem Krieg, Im Jahre 1946 wurde Julian Huxley zum Generaldirektor der soeben gegründeten UNESCO ernannt. Im gleichen Jahr veröffentlichte sein Bruder Wiedersehen mit der schönen neuen Welt, in dem er sein erstes Buch als Anklage und als Satire hinzustellen versucht. Einige Jahre später wurde Aldous Huxley als einer der maßgeblichen theoretischen Begründer der Hippie-Bewegung angesehen. Er hatte schon immer für die völlige sexuelle Freiheit gekämpft und als einer der ersten für den Konsum bewusstseinserweiternder Drogen plädiert. Alle Gründer von Esalen kannten ihn und waren von seinem Gedankengut beeinflusst worden. Später hat die New Age-Bewegung die Thematik der Gründer von Esalen ausnahmslos übernommen. Aldous Huxley war in Wirklichkeit einer der einflussreichsten Denker unseres Jahrhunderts. Michelle hielt das Buch immer noch in der Hand. Aber Huxley hat vergessen, den Individualismus zu berücksichtigen. Er hat nicht begriffen, dass Sex, sobald man ihn von der Zeugung loslöst, nicht so sehr als Lustprinzip, sondern vielmehr als Prinzip narzisstischer Unterscheidung weiter besteht. Mit dem Wunsch nach Reichtum verhält es sich genauso. Die Individualisierung bringt Eitelkeit, Hass und Begierde mit sich. Begierde im Gegensatz zu Lust ist Quelle des Leidens, des Hasses und des Unglücks. Das haben alle Philosophen, nicht nur die buddhistischen, nicht nur die christlichen, sondern alle Philosophen, die diesen Namen verdienen, gewusst und gelehrt. Unsere individualistische Gesellschaft aber potenziert die Begierde und erschwert umgekehrt proportional deren Befriedigung. Darin besteht die Ursache und der Fortbestand des Wettbewerbs. Der Wettbewerb wiederum sorgt für die weitere Zunahme der Begierde, die sich schließlich ausbreitet und das Leben der Menschen vollends verzehrt. Elementarteilchen nach dem gleichnamigen Roman von Michel Houellebecq, aus dem Französischen von Uli Wittmann. Musik Blixa Bargeld und Jan Tillmann Schade. Übse Jacques, Blixa Bargeld. Professor Vadim Glovner. Michel, Michael Tregor. Bruno, Hans Krämer. Annabelle, Lena Stolze. Sowie Gunda Aurich, Angelika Bartsch, Justus Fritsche, Hans-Jörg Krumpholz, Evelyn Mazura, Horst Mendroch, Raphael Meuter, Frauke Pohlmann, Simon Ruden, Marianne Roger, Christa Strubel und Schüler des Theaters Der Keller in Köln. Bis die kleine Wunde zuschmilzt. Bis die nächste Frage schon aufbricht. Technische Realisation Markus Hassler und Matthias Fischenich. Regieassistenz Oliver Metz. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2001. Auf ein neues Unauffindbar.

Aber in welcher Topologie? Das individuelle Bewusstsein war plötzlich, ohne ersichtlichen Grund, inmitten von Generationen von Tieren aufgetaucht. Es war ohne jeden Zweifel sehr viel früher entstanden als die Sprache. Die Welt hat sich ein Auge gegeben, das fähig ist, sie zu betrachten. Ein Gehirn, das fähig ist, sie zu begreifen. Na schön. Und nun? Ein Ich-Bewusstsein setzte sehr wahrscheinlich das Vorhandensein eines Zentralnervensystems voraus und noch irgendetwas anderes. Und dieses Etwas blieb ein absolutes Rätsel. Das Aufkommen des Bewusstseins schien sich mit keinem anatomischen, biochemischen oder zellulären Phänomen in Verbindung bringen zu lassen. Es war entmutigend. Der Glaube an eine vernunftgesteuerte freie Entscheidung in Bezug auf das menschliche Handeln ist vermutlich das Ergebnis einer Verwechslung zwischen Freiheit und Unvorhersehbarkeit. Die Turbulenzen einer strömenden Flüssigkeit in der Nähe eines Brückenpfeilers sind strukturell unvorhersehbar. Niemand würde aber deshalb auf den Gedanken kommen, sie als frei zu bezeichnen. Michel schenkte sich ein Glas Weißwein ein, zog die Vorhänge zu und legte sich wieder hin, um nachzudenken. Am gleichen Tag brachte Bruno seinen Sohn zu seiner Ex-Frau zurück. Er war erschöpft und verzweifelt. Bruno hatte Anne 1981 kennengelernt, bald geheiratet, einen Sohn gezeugt und wurde 1991 wieder von ihr geschieden. Eine Episode in seinem Leben. Anne kam gerade von einer Abenteuerreise mit Nouvelle Frontière zur Osterinsel oder nach Benin zurück. Er erinnerte sich nicht mehr genau. Sie würde ihn 2 Minuten lang zur Seite nehmen und wissen wollen, wie es gewesen sei. Er würde antworten, gut. Er würde einen ruhigen, selbstsicheren Ton anschlagen, wie es Frauen mögen. Dann würde es soweit sein. Die Ferien mit seinem Sohn waren zu Ende. In Wirklichkeit waren diese beiden Wochen eine Qual gewesen. Bruno hatte auf seiner Matratze gelegen, eine Flasche Bourbon in Reichweite und auf die Geräusche gehorcht. Victor schlief auf der Bettcouch im Wohnzimmer. Er sah 15 Stunden am Tag fern. Morgens, wenn Bruno aufwachte, lief der Fernseher schon. Aus Rücksicht auf seinen Vater benutzte er Kopfhörer. 2-mal am Tag wärmte Bruno ein Fertiggericht auf. Sie saßen sich beim Essen gegenüber, fast ohne ein Wort zu sagen. Wie ist es nur dazu gekommen? Victor ist seit einigen Monaten 13. Vor einigen Jahren hat er noch gezeichnet und mir die Bilder gezeigt. Mit 10 Jahren hat Victor mir einen Bogen feiner Zeichenpappe zum Geburtstag geschenkt, auf den er in großen bunten Buchstaben in Schönschrift geschrieben hatte, »Papa, ich liebe dich.« Jetzt ist das alles vorbei. Es war wirklich vorbei. Und Bruno wusste, dass sich die Sache noch verschlimmern würde. Ihre gegenseitige Gleichgültigkeit würde allmählich in Hass umschlagen. In höchstens 2 Jahren würde sein Sohn versuchen, mit gleichaltrigen Mädchen auszugehen. Diese 15-jährigen Mädchen würde auch Bruno begehren. Sie würden sich bald in Rivalität zueinander befinden, dem Naturzustand der Männer. Sie waren wie Tiere, die sich in demselben Käfig bekämpften, dem Käfig der Zeit. Bruno machte sich unverzüglich zu Michel auf. Er brauchte jemanden zum Reden. Den Eindruck, dass Michel ihm kaum zuhörte. Es war, als rede er mit einem Psychiater oder gegen eine Wand. Und dennoch redete er. Mehrere Jahre lang hat sich mein Sohn mir zugewandt und hat meine Liebe gesucht. Ich war deprimiert, unzufrieden mit meinem Leben und habe ihn zurückgestoßen, weil ich warten wollte, bis es mir besser ging. Ich wusste damals noch nicht, dass diese Jahre so schnell vergehen. Zwischen 7 und 12 sind Kinder wunderbare Wesen. Lieb, verständig und offen. Sie sprühen vor Vernunft und vor Freude. Sie sind sehr liebevoll und begnügen sich zugleich mit der Liebe, die man ihnen entgegenbringt. Anschließend bricht alles zusammen. Alles bricht unweigerlich zusammen. Michel schenkte sich und seinem Halbbruder Wein ein. Seine Hände zitterten sehr stark. Es ist schwer, sich jemanden vorzustellen, der ebenso blöd, aggressiv, unerträglich und gehässig ist wie ein Junge in der Vorpubertät. Vor allem, wenn er mit gleichaltrigen Jungen zusammen ist. Jungen in diesem Alter sind wahre Monster. Und noch dazu unvorstellbar dumm. Ihr Konformismus kennt keine Grenzen. Ein vorpubertärer Junge scheint die plötzliche, unheilvolle und im Hinblick auf das Kind unvorhersehbare Kristallisation alles Schlechten im Menschen zu sein. Wie soll man folglich daran zweifeln, dass die Sexualität ein absolut negativer Trieb ist? Auf jeden Fall lügen alle und alle lügen auf groteske Weise. Man ist geschieden, aber man bleibt befreundet. Man nimmt seinen Sohn jedes zweite Wochenende zu sich. Das ist eine Sauerei, eine totale, grenzenlose Sauerei. In Wirklichkeit haben sich die Männer nie für ihre Kinder interessiert, haben nie Liebe für sie empfunden. Überhaupt sind Männer unfähig, Liebe zu empfinden. Das ist ein Gefühl, das ihnen völlig fremd ist. Sie kennen nur Begierde, sexuelle Begierde der niedersten Art. Und männliche Rivalität. Und viel später dann im Rahmen der Ehe ist es früher manchmal vorgekommen, dass sie ihrer Gefährtin gegenüber eine gewisse Dankbarkeit empfanden, wenn sie ihnen Kinder geschenkt hatte, den Haushalt ordentlich führte, eine gute Köchin und eine gute Liebhaberin war. Dann schliefen sie gern im selben Bett mit ihr. Was die Kinder betrifft, sie dienten der Erhaltung eines Berufsstandes, der gesellschaftlichen Regeln und des Erbguts. Heute zählt das alles nicht mehr. Ich bin Gehaltsempfänger, ich bin Mieter, ich habe meinem Sohn nichts zu vererben. Ich kann ihn keinen Beruf lehren. Ich weiß nicht einmal, was er später machen könnte. Die gesellschaftlichen Regeln, die ich erlernt habe, werden für ihn sowieso nicht mehr gültig sein. Er wird in einer anderen Welt leben. So leben wir jetzt. Und ein Kind zu haben, hat für einen Mann heutzutage überhaupt keinen Sinn mehr. Das Kind ist die Falle, die zugeschnappt ist, der Feind, für dessen Unterhalt du weiterhin aufkommen musst und der dich überlebt. Wenn Bruno das Bedürfnis empfand, über sein gescheitertes Leben zu sprechen, erhoffte er sich davon vermutlich irgendetwas. Ein Neubeginn. Ich habe Anne 1981 kennengelernt. Sie war nicht besonders hübsch, aber ich hatte die Nase voll vom Wichsen. Immerhin hatte sie große Brüste, und das hat mir an ihr gefallen. Ich habe schon immer große Brüste gemacht. Meine puritanische Wohlstandstusse mit den großen Titten. Man versucht in Wirklichkeit immer, den Schmerz zu verringern. Solange sich der Schmerz durch ein Bekenntnis lindern lässt, redet man. Anschließend schweigt man, gibt auf, und man ist allein. Zu Michels großer Überraschung füllten sich Brunos Augen mit Tränen. Später sind ihre Brüste erschlafft und unsere Ehe ist ebenfalls in die Brüche gegangen. Ich habe ihr das Leben versaut. Das ist etwas, was ich nie vergessen werde. Ich habe dieser Frau das Leben versaut. Hast du noch Wein? Bruno saß zusammengesunken im Sessel und rührte sich ebenso wenig, als sei er tot. Zwischen den Hochhäusern wurde es dunkel. Nach einem weiteren stickigen Tag wurde die Temperatur allmählich wieder erträglich. Ich bin auf deiner Hochzeit gewesen. Dein Kommen hat mich damals sehr überrascht. Ich hatte geglaubt, du wolltest nichts mehr mit mir zu tun haben. Ich wollte nichts mehr mit dir zu tun haben. Michel dachte an jenen Tag zurück und fragte sich tatsächlich, was ihn dazu gebracht hat, an dieser erbärmlichen Zeremonie teilzunehmen. Er sah die evangelische Kirche Neuilly wieder vor sich, den fast kahlen, bedrückend nüchternen Raum, der gut zur Hälfte mit der Hochzeitsgesellschaft gefüllt war. Michel erinnerte sich noch an die Worte des Pfarrers, die gut vernehmlich in dem kalten Raum hallten. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Kein Mensch hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Im Gegenteil, er nährt und pflegt es, wie Christus es mit der Kirche getan hat. Denn wir sind Glieder desselben Körpers. Wir sind von seinem Fleisch und von seinem Bein. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seinem Weibe hangen. Und sie werden sein ein Fleisch. Das war allerdings eine Formel, die den Nagel auf den Kopf traf. Sie werden sein ein Fleisch. Später, nach der Zeremonie, hatte Michel sich durch die Hochzeitsgesellschaft nach vorne gedrängt und sich dem Pfarrer genähert. Es hat mich sehr interessiert, was Sie da eben gesagt haben. Ja? Der Gottesmann lächelte höflich. Wenn zwei Elementarteilchen vereint worden sind, bilden sie fortan ein unteilbares Ganzes. Das scheint mir einen direkten Bezug zu dieser Geschichte mit dem einen Fleisch zu haben. Das Lächeln des Pfarrers erstarrte leicht. Ja, gewiss, gewiss. Der Diener Christi blickte sich hilflos um. Entschuldigen Sie, sagte er abrupt, ehe er sich dem Vater der Braut zuwandte. Du bist nicht zum Fest geblieben. Es war etwas peinlich, aber ich kannte niemanden und dabei war es meine Hochzeit. Ich habe im Herbst 1984 meine erste Stelle im Lycée Carnot in Dijon angetreten. Anne war im sechsten Monat schwanger. Das war es dann also. Wir waren Lehrer, waren ein Lehrer-Ehepaar und vor uns lag jetzt ein ganz normales Leben. Die Schwangerschaft verlief ohne Probleme. Sie war unglaublich glücklich. Sie schlief viel und konnte essen, was sie wollte. Wir schliefen nicht mehr miteinander. Aber ich glaube, das hat sie nicht mal gemerkt. Als ich erfuhr, dass sie einen Jungen erwartete, war das für mich ein furchtbarer Schock. Es war das Schlimmste, was mir passieren konnte. Jetzt musste ich mich auf das Schlimmste vorbereiten. Ich hätte eigentlich glücklich sein müssen. Ich war erst 28 und fühlte mich, als sei ich schon tot. Victor ist im Dezember geboren. Ich erinnere mich noch an seine Taufe in der Saint-Michel-Kirche. Die Taufe macht uns zu Gliedern des Körpers Christi. In den Februarferien ist Anne mit Victor zu ihren Eltern gefahren. Ich bin allein in Dijon geblieben. Damals kam gerade der Telefonsex per Minitel auf. Es wurde ein unheimlicher Aufruhr damit veranstaltet. Und ich habe ganze Nächte vor dem Bildschirm verbracht. Victor schlief in unserem Schlafzimmer, aber er schlief jede Nacht durch. Das war kein Problem. Ich habe große Angst gehabt, als die erste Telefonrechnung kam. Ich habe sie aus dem Briefkasten geholt und den Umschlag auf dem Weg zum Gymnasium geöffnet. 14.000 Franc. Zum Glück besaß ich aus meiner Studentenzeit noch ein Sparbuch. Ich habe alles auf unser Konto überwiesen. Anne hat nichts gemerkt. Bruno verstummte plötzlich. Nach ein paar Minuten stand Michel auf, öffnete die Balkontür und ging nach draußen, um die Nachtluft einzuatmen. Die meisten Leute, die er kannte, hatten ein ähnliches Leben geführt wie Bruno. Wenn wir die gegenwärtigen Ereignisse unseres Lebens betrachten, schwanken wir ständig zwischen dem Glauben an den Zufall und der Evidenz des Determinismus. Doch wenn es sich um die Vergangenheit handelt, haben wir überhaupt keinen Zweifel mehr. Es scheint uns völlig klar, dass sich alles so abgespielt hat, wie es sich tatsächlich abspielen musste. Michel fühlte sich weder durch Mitleid noch durch Respekt geleitet. Er hatte jedoch eine schwache, unbestreitbare Intuition. Hinter Brunos ergreifender, umständlicher Erzählung würde sich diesmal eine Botschaft abzeichnen. Worte würden ausgesprochen und diese Worte hätten zum ersten Mal einen endgültigen Sinn. Ich habe gerade versucht, mich zu erinnern, wie lange ich in Dijon geblieben bin. 4 Jahre? 5 Jahre? Wenn man erst mal in die Arbeitswelt eingestiegen ist, sind alle Jahre gleich. Die einzigen Ereignisse, die man noch erlebt, sind medizinischer Art. Und die Kinder, die größer werden. Victor wurde größer. Er nannte mich Papa. Plötzlich begann er zu weinen. Er war auf dem Sofa in sich zusammengesunken und weinte schluchzend und schnaubend. Michel zögerte, schaltete dann den Fernseher ein. Es lief eine Tiersendung über Kaninchen. Vielleicht ging es auch um Hasen. Er verwechselte sie stets. Michel blickte auf seine Armbanduhr. Es war 4:15. Auf dem Bildschirm sah man eine Wildkatze, die den Kadaver eines Kaninchens im Maul hielt. Bruno wischte sich die Augenwinkel ab. Die Tränen liefen ihm weiter über die Wangen. Er dachte an seinen Sohn. Ich habe ihm so wenige Augenblicke des Glücks gegeben. So wenige Augenblicke der Liebe. Du arbeitest morgen, oder nicht? Bruno ging nicht darauf ein, leerte sein Glas. Im Herbst 1989 habe ich angefangen, zu den Nutten zu gehen. Zur gleichen Zeit habe ich mich in psychiatrische Behandlung begeben. Ich habe mir einen Bart wachsen lassen und mich im Fitnessstudio angemeldet. Die Sache mit dem Bart war kein voller Erfolg, er war eher mickrig und gab mir ein etwas verdächtiges Aussehen im Stil von Salman Rushdie. Aber meine Muskeln sprachen gut auf das Training an. Das Problem, das nun hinzukam, war mein Glied. Heute mag das verrückt klingen, aber in den 70er Jahren hat man sich über die Länge des männlichen Geschlechtsteils keinerlei Gedanken gemacht. Ich habe in meiner Jugend alle erdenklichen Komplexe bezüglich meines Körpers gehabt, außer diesem einen. Wie dem auch sei. In den Duschen des Bodybuilding-Clubs ist mir plötzlich bewusst geworden, dass ich einen ganz kleinen Schwanz hatte. Ich habe das zu Hause nachgeprüft. 12 Zentimeter, vielleicht 13 oder 14, wenn man das Zentimetermaß so weit wie möglich an die Schwanzwurzel presste. Ich hatte eine neue Quelle des Leidens entdeckt und in dieser Sache war nichts zu machen. Das war ein schweres, unüberwindliches Handicap. Von dem Augenblick an habe ich angefangen, die Neger zu hassen. Allerdings gab es in unserem Gymnasium nicht viele. Ich hatte nur einen in meinen Klassen, in der 12a, einen großen, stämmigen Kerl, der sich Ben nennen ließ. Er trug immer eine Baseballmütze und Nikes. Ich bin sicher, dass er einen irrsinnig langen Schwanz hatte. Alle Mädchen lagen natürlich vor diesem Affen auf den Knien. Und ich versuchte, meine Schüler für Mallarmé zu interessieren. Das war völlig absurd. So würde die westliche Zivilisation zugrunde gehen, habe ich mir verbittert gesagt. Man wirft sich wieder vor den langen Schwänzen in den Staub, wie der Herr Madrias-Pavian. Der Neger ging genau mit der, die ich mir auch ausgesucht hätte. Niedlich, hellblond, ein kindliches Gesicht und hübsche, apfelförmige Titten. Er hatte wohl einen meiner Blicke erhascht, denn er fing an, seine Freundin während des Unterrichts zu befummeln. Er schob ihren Rock hoch und legte seine Hand ganz oben auf ihren Schenkel, so hoch wie möglich. Dann sah er mich lächelnd und sehr cool an. Ich hatte eine Wahnsinnslust auf die Kleine. Ich habe das Wochenende damit verbracht, ein rassistisches Pamphlet zu verfassen, wobei ich fast ununterbrochen eine Erektion hatte. Wir beneiden und bewundern die Neger, weil wir ihrem Beispiel folgend wieder zu Tieren werden wollen. Zu Tieren mit einem langen Schwanz und einem winzigen Reptilhirn, Anhängsel ihres Schwanzes. Nur die Juden empfinden keinerlei Bedauern darüber, dass sie keine Neger sind. Denn sie haben seit langem den Weg der Intelligenz, der Schuld und der Schmach gewählt. Was sollte ich machen? Die Hälfte meines Gehalts gab ich bereits für Sex aus. Es war unbegreiflich, dass Anne noch nichts davon gemerkt hatte. Gut, ich hätte zu den Faschisten gekonnt, dem Front National beitreten. Aber was hat es für einen Sinn, mit Halbidioten Sauerkraut zu essen? Außerdem gibt es bei den Rechten keine Frauen. Und wenn, dann vögeln sie mit Fallschirmspringern. Ach, dieser Text war völlig absurd und ich hätte ihn besser sofort in die erstbeste Mülltonne geworfen. Ich musste meine Position als humanistischer Linker beibehalten. Das war meine einzige Chance, um zu bumsen. Da war ich mir ganz sicher. Ich habe mich auf die Terrasse des Escurial gesetzt. Mein Penis war heiß, geschwollen und schmerzte. Ich habe 2 Bier getrunken und bin dann zu Fuß nach Hause gegangen. Als ich die Seine überquerte, habe ich mich an Agila erinnert. Eine Nordafrikanerin aus meiner 11. Klasse. Sehr hübsch, sehr schlank, gute Schülerin, fleißig und den anderen ein Jahr voraus. Sie wollte unbedingt ihre Schulzeit erfolgreich hinter sich bringen, das sah man. Oft leben diese Mädchen mitten unter brutalen Kerlen und Mördern. Man braucht nur etwas nett zu ihnen zu sein. Ich habe wieder angefangen, an die Sache zu glauben. In den folgenden 2 Wochen habe ich mit ihr gesprochen und sie an die Tafel kommen lassen. Sie erwiderte meine Blicke und schien es nicht seltsam zu finden. Wenn sie an ihren Platz zurückging, sah ich ihren kleinen, knackigen Arsch in den hautengen Jeans. Sie hat mir so gefallen. Ich habe mir sogar über einem ihrer Aufsätze einen runtergeholt. Am Freitag, den 11. Juni, hatte sie einen kurzen, schwarzen Rock an. Der Unterricht ging um 6 Uhr zu Ende. Als sie ihre Beine unter dem Tisch übereinander schlug, wäre ich um ein Haar in Ohnmacht gefallen. Ich bin aufgestanden und habe meine Hand auf ihr Schulheft gelegt. Sie ist sitzen geblieben und schien es gar nicht eilig zu haben. Alle Schüler sind nach draußen gegangen und im Klassenraum wurde es wieder still. Ich hatte ihr Heft in der Hand und konnte sogar ein paar Worte lesen. Remember die Hölle? Ich habe mich neben sie gesetzt. Aber ich brachte kein Wort über die Lippen. Wir sind mindestens eine Minute lang wortlos so nebeneinander sitzen geblieben. Sie hatte sich mir halb zugewandt und die Beine leicht gespreizt. Im Augenblick danach habe ich ihren Schenkel unter meiner linken Handfläche gespürt. Ich war mir der Bewegung nur halb bewusst. Die Bilder sind plötzlich durcheinander gegangen. Ich habe Caroline Yessayon wieder vor mir gesehen und wäre vor Scham am liebsten im Boden versunken. Der gleiche Fehler. Genau der gleiche Fehler wie vor 20 Jahren. Wie Caroline Yessayon. 20 Jahre zuvor hat sie ein paar Sekunden lang nichts unternommen. Dann hat sie meine Hand sehr sanft zur Seite geschoben. Aber sie ist nicht aufgestanden, hat keine Anstalten gemacht, fortzugehen. Mit der rechten Hand habe ich den Reißverschluss meiner Hose geöffnet. Sie hat die Augen aufgerissen und den Blick auf mein Glied herabsinken lassen. Mit einer flehenden Geste habe ich mein Glied genommen und es ihr hingehalten. Sie hat laut aufgelacht. Ich glaube, ich habe ebenfalls gelacht und dabei angefangen zu onanieren. Ich habe weiter gelacht und mir einen runtergeholt, während sie ihre Sachen zusammenpackte und aufstand, um hinauszugehen. Auf der Türschwelle hat sie sich umgedreht, um mir noch einen letzten Blick zuzuwerfen. Ich habe ejakuliert und nichts mehr gesehen. Ich habe nur noch das Geräusch der Tür gehört, die ins Schloss fiel. Ich war völlig benommen. Aber mir ist es dennoch gelungen, vom Bahnhof aus meinen Psychiater anzurufen. Ich habe keinerlei Erinnerung mehr an die Rückfahrt im Zug und die Fahrt in der Metro. Er hat mich um 8 Uhr empfangen. Ich konnte nicht aufhören zu zittern. Er hat mir sofort eine Beruhigungsspritze gegeben. 3 Nächte habe ich im Krankenhaus St. Anne verbracht. Dann hat man mich in eine psychiatrische Klinik in Verrières-le-Buisson gebracht. Ich bin über 6 Monate in dieser Klinik geblieben. Man hat mich so mit Neuroleptika vollgestopft, dass ich keinerlei sexuelles Begehren mehr hatte. Aber ab und zu haben mich die Krankenschwestern in den Arm genommen. Ich habe mich an sie geschmiegt und mich 1 oder 2 Minuten nicht mehr gerührt. Und dann habe ich mich wieder hingelegt. Das hat mir so gut getan. An Unterricht war nun natürlich nicht mehr zu denken. Aber Anfang 1991 hat mich die Schulbehörde in der Lehrplankommission für Französisch untergebracht. Kurz darauf habe ich mich von anscheiden lassen. Es war Anfang März. Ich war gerade 35 geworden. Ich wusste, dass der erste Abschnitt meines Lebens beendet war. Bruno hielt inne. Es war inzwischen wieder hell geworden. Sobald die Morgenröte erschienen ist, gehen die jungen Mädchen Rosen pflücken. Ein Strom von Unschuld ergießt sich über die Täler und Großstädte. Eilt der Intelligenz der begeistertsten Dichter zur Hilfe, breitet sich schützend über die Wiegen, begrenzt. begrenzt die Jugend, bringt den Greisen den Glauben der Unsterblichkeit. Schreibt Lautréamont in Dichtungen 2 unter der Überschrift Für eine Ästhetik des guten Willens. Die meisten Individuen, die Bruno im Lauf seines Lebens kennengelernt hatte, waren fast ausschließlich von der Suche nach Sinnenfreuden beseelt. Vorausgesetzt natürlich, dass man in den Begriff der Sinnenfreuden die narzisstischen Befriedigungen einbezieht, die sehr stark mit der Wertschätzung oder Bewunderung der anderen verbunden sind. Und so entstanden unterschiedliche Strategien, die man als Menschenleben bezeichnete. Sein Halbbruder stellte jedoch eine Ausnahme von dieser Regel dar. Allein der Begriff Sinnenfreuden schien sich schwer mit ihm in Beziehung setzen zu lassen. Aber war Michel überhaupt von irgendetwas beseelt? Eine geradlinige, gleichförmige Bewegung ist von unendlicher Dauer, wenn sie weder der Reibung noch einer von außen auf sie einwirkenden Kraft ausgesetzt ist. Michel war eingeschlafen. Bruno hatte leise die Wohnung verlassen und fuhr über die Autobahn. Nach der Ausfahrt Antony bog er in Richtung Vauxhallon ab. Er wusste, dass sein Leben zu Ende war, ohne dieses Ende zu begreifen. Alles blieb düster, schmerzhaft und undeutlich. Die psychiatrische Klinik, die dem Erziehungsministerium unterstand, lag ein wenig außerhalb von Verrier-le-Bosson. Er stellte den Wagen etwas abseits ab und ging die wenigen Meter, die ihn von der eisernen Gittertür trennten, zu Fuß. Er erkannte den diensthabenden Krankenpfleger wieder. So. Da bin ich wieder. Als Michel am späten Nachmittag auf seinem Sofa erwachte, wurde ihm bewusst, dass er es schon seit über einer Woche versäumt hatte, seine Post zu öffnen. Darunter einen Brief vom Gemeindeamt in Crécy-en-Brie. Infolge des Ausbaus der Bushaltestelle ist es erforderlich, den Gemeindefriedhof umzugestalten und manche Gräber, darunter auch das ihrer Großmutter, zu verlegen. Als er an den alten Häusern entlang zum Friedhof ging, überkam ihn jenes zwiespältige Gefühl, das man immer dann empfindet, wenn man an den Ort zurückkehrt, an dem man seine Kindheit verlebt hat. Er überquerte den Wehrgang und befand sich gegenüber der Mühle. Die Bank, auf der Annabelle und er so oft nach der Schule gesessen hatten, war noch immer da. Dicke Fische schwammen im dunklen Wasser stromaufwärts. Die Sonne brach kurz durch die Wolken. Der Totengräber erwartete Michel am Eingang des Friedhofs. Sie sind der... Ja. Er hatte eine Schaufel und einen großen schwarzen Plastikmüllsack in der Hand. Michel folgte ihm. Sie brauchen nicht hinzusehen. Michel blieb ein paar Schritte von ihm entfernt stehen, während der Mann den Inhalt des Sacks in die neue Gruft leerte. Immer dasselbe. Sie können es nicht lassen. Sie müssen unbedingt hinsehen. So ein Sarg kann schließlich keine 20 Jahre halten. Geht's wieder? Ja. Der Grabstein wird morgen umgesetzt. Sie müssen noch das Register unterzeichnen. So war das also. So war das nach 20 Jahren. Mit Erde vermischte Knochen und eine Menge weißer Haare. Unglaublich zahlreich und lebendig. Er sah seine Großmutter wieder vor sich, wie sie vor dem Fernseher saß und stickte oder wie sie in die Küche ging. So war das. Als er an der Bar des Sport vorbeikam, merkte er, dass er zitterte. Er ging hinein. Einen Pastis. Als er Platz genommen hatte, merkte er, dass die Innenausstattung ganz anders war, als er sie in Erinnerung hatte. Es gab einen Billardtisch, Videospiele und einen Fernseher, der Videoclips auf MTV zeigte. Er nickte nach einer Weile leicht ein. Annabelle erkannte ihn als Erste. Sie hatte gerade eine Packung Zigaretten gekauft und ging auf den Ausgang zu, als sie ihn zusammengesunken auf der Bank sitzen sah. Sie zögerte 2 oder 3 Sekunden, dann ging sie auf ihn zu. Das ist aber eine Überraschung. Er hob die Augen. Sie hatte sich kaum verändert. Sie hatte noch immer ein unglaublich glattes, reines Gesicht und leuchtend blondes Haar. Es war kaum zu glauben, dass sie 40 war. Man schätzte sie höchstens auf 7 oder 28. Vor 3 Jahren habe ich zufällig Bruno auf einem Flughafen getroffen. Er hat mir erzählt, dass du Forscher geworden bist. Ein bedeutender Mann, eine Kapazität auf deinem Gebiet. Er hat mir auch erzählt, dass du nicht geheiratet hast. Ich habe oft an dich gedacht. Ich habe dich damals gehasst, weil du nicht auf meine Briefe geantwortet hast. Das ist jetzt 23 Jahre her. Aber manchmal denke ich noch dran. Sie begleitete ihn zum Bahnhof. Es wurde allmählich dunkel. Es war fast 6. Jetzt sind wir am gleichen Punkt angelangt. Gleich weit vom Tod entfernt. Sie stieg auf das Trittbrett, um ihm kurz bevor der Zug abfuhr, einen Kuss auf die Wangen zu drücken. Wir sehen uns wieder. Ja. Sie lud ihn am folgenden Samstag zum Abendessen ein. Sie wohnte in einem kleinen Apartment in der Rue Legendre. Ich wohne seit 8 Jahren hier. Ich arbeite in der Stadtbibliothek des 17. Arrondissements in der Kinderbuchabteilung. Sie hatte ein Lammcurry und ein indisches Linsengericht zubereitet. Während des Essens sprach Michel kaum. Mein Leben ist nicht sehr glücklich verlaufen. Ich glaube, ich habe der Liebe eine viel zu hohe Bedeutung beigemessen. Ich habe mich zu leicht den Männern hingegeben. Sobald sie erreicht hatten, was sie wollten, da haben sie mich fallen gelassen. Und ich habe sehr darunter gelitten. Alle Männer, die ich kennengelernt habe, hatten furchtbare Angst vorm Altern. Sie dachten ständig an ihr Alter. Die Zwangsvorstellung vom Alter fängt schon sehr früh an. Ich habe es schon bei 25-Jährigen festgestellt und anschließend wird es immer schlimmer. Manchmal hätte ich einen Mann nötig. Das stimmt. Ich habe nachts Angst und Schwierigkeiten einzuschlafen. Es gibt zwar Beruhigungsmittel und Schlaftabletten, aber es reicht nicht aus. In Wirklichkeit wäre es mir am liebsten, wenn das Leben sehr schnell vorübergehen würde. Michel blieb stumm. Er war nicht überrascht. Wahrscheinlich verleben die meisten Frauen eine aufregende Jugend mit Jungs und Sex. Doch nach und nach werden sie es leid, haben keine große Lust mehr, die Schenkel zu spreizen, sich auf den Rücken zu legen, um ihre Muschi hinzuhalten. Sie suchen dann vielleicht eine zärtliche Beziehung, die sie nicht finden, eine Leidenschaft, zu der sie kaum noch fähig sind. Und dann beginnen für sie die schwierigen Jahre. Das ist das erste Mal, dass ich sie benutze. Als die Bettcouch ausgezogen war, nahm sie fast den ganzen freien Raum ein. Ich nehme schon seit langem keine Verhütungsmittel mehr und habe keine Kondome im Haus. Hast du welche dabei? Nein. Sie legten sich nebeneinander und umarmten sich. Möchtest du, dass ich ihn in den Mund nehme? Ja. Es war angenehm. Aber er empfand keine große Lust. Diese Fellatio war vor allem ergreifend. Sie war das Symbol ihres Wiedersehens, ihres unterbrochenen Schicksals. Es war wunderschön, Annabelle in den Arm zu nehmen, als sie sich auf die Seite drehte, um zu schlafen. Ihr Körper war geschmeidig und sanft, warm und unglaublich glatt. Er schob sein Knie zwischen ihre Beine, legte eine Hand auf ihren Bauch und die andere auf ihre Brüste. Diese Sanftheit, diese Wärme versetzte mich an den Beginn der Welt. Er schlief fast augenblicklich ein. Sie betrachtete seinen nackten Körper, der noch immer sehr schlank war und seltsam jugendlich wirkte. Sie waren 40 und das war kaum zu glauben. Und dennoch konnte sie keine Kinder mehr bekommen, ohne das nicht unerhebliche Risiko einer genetischen Missbildung einzugehen. Seine Potenz hatte bereits weitgehend nachgelassen. Im Hinblick auf die Interessen der Gattung waren sie zwei alternde Individuen von mäßigem genetischen Wert. Ich weiß, dass es ziemlich spät ist. Aber ich habe trotzdem Lust, es mit dir zu versuchen. Ich habe nur meine Schülerkarte für die Bahn aus dem Schuljahr 74-75, dem letzten Jahr, in dem wir gemeinsam aufs Gymnasium gegangen sind. Jedes Mal, wenn ich sie ansehe, würde ich am liebsten weinen. Ich verstehe nicht, wieso die Dinge so beschissen verlaufen sind. Ich kann es einfach nicht glauben. Inmitten des Selbstmords der westlichen Welt war es klar, dass sie keine Chance hatten. Sie erlebten ein paar frohe Momente, wie man sie aus der Parfümwerbung kennt. Gemeinsam die Treppen vom Montmartre hinablaufen oder eng umschlungen auf dem Pont des Sartre stehen bleiben, der plötzlich von den Scheinwerfern der Seendampfe erleuchtet wird, während die Schiffe wenden. Sie erlebten auch die kleinen Meinungsverschiedenheiten am Sonntag nach Mittag. Die Augenblicke der Stille, in denen sich der Körper unter den Bettlaken zusammenrollt. Die Zeiträume der Stille und Langeweile, in denen sich das Leben auflöst. Sie wussten beide, dass sie zum letzten Mal in ihrem Leben eine richtige menschliche Beziehung hatten. Und dieses Gefühl verlieh jeder Minute, die sie zusammen verbrachten, etwas Herzzerreißendes. Sie konnten also versuchen zu leben. Aber in Wirklichkeit hatten sie kaum noch Lust dazu. Sie spürten einen grauen Schatten, der sich über sie und die Erde breitete, die sie trug. Und in allem sahen sie das Ende nahen. Vielleicht musste alles so zu Ende gehen. Vielleicht gab es kein anderes Mittel, keinen anderen Ausweg. Vielleicht musste entwirrt werden, was verschlungen war. Vollendet werden, was nur grob entworfen war. Und so sollte sich Jasinski an einen Ort namens Saorge begeben, der 44 Grad nördlicher Breite und 7 Grad 30 Minuten östlicher Länge liegt, an einem Ort von etwas über 500 Metern über dem Meeresspiegel. Dem Reiseführer zufolge, den er auf dem Flughafen Orly gekauft hatte, hatte das Dorf Saorge mit seinen hohen terrassenförmig angelegten Häusern, die das Tal aus schwindelnder Höhe überragten, etwas Tibetanisches. Das war gut möglich. Jedenfalls hatte seine Mutter Janine, die sich in Jane hatte umtaufen lassen, beschlossen, in diesem Ort zu sterben. In der Nachricht, die Bruno Michel hatte zukommen lassen, hatte er ihm mitgeteilt, dass er sich wieder in der psychiatrischen Klinik in Verrier-le-Bosson aufhielt. Und zwar vermutlich für immer. Man hatte ihn anscheinend zu diesem Anlass gehen lassen. Zumindest hat sie beschlossen, hierher zu kommen, auch wenn sie bestimmt nicht beschlossen hat, zu verrecken. Sie hat sich bei einer Schar von ausgeflippten Typen eingenistet, die in einem verlassenen Haus etwas abseits vom Dorf leben. Sie ließen das Dorf hinter sich und schlugen einen Weg ein, der am Berghang entlang sanft anstieg. Die völlig unbewohnte Landschaft vermittelte einen Eindruck von Weite und Ruhe. Wirklich eine schöne Landschaft hier. Das Haus war groß und niedrig, aus unbehauenen Steinen und mit einem Dach aus Steinplatten. Ein Hippie öffnete die rohe Außentür und führte sie in das Zimmer. Michel betrachtete durchaus mit Interesse die in ihrem Bett zusammengesunkene bräunliche Kreatur, die sie mit den Augen verfolgte, als sie den Raum betraten. Schließlich war es erst das zweite Mal, dass er seine Mutter sah, und alles deutete darauf hin, dass es das letzte Mal sein würde. Sie hatte eine fahle, aschgraue Gesichtsfarbe, atmete mit Mühe und war offensichtlich am Ende. Aber über der Nase, die stark gekrümmt wirkte, leuchteten ihre Augen im Halbdunkel, groß und weiß. Michel näherte sich vorsichtig der liegenden Gestalt. Keine Sorge, sie kann nicht mehr sprechen. Sie konnte vielleicht nicht mehr sprechen, war aber sichtlich bei Bewusstsein. Bruno ließ sich auf einen Stuhl neben dem Bett fallen. Du bist eben eine alte Schlampe. Du verdienst es zu verrecken. Michel setzte sich ihm gegenüber ans Kopfende des Bettes und zündete sich eine Zigarette an. Du willst eingeäschert werden? Sobald es soweit ist, wirst du eingeäschert. Was von dir übrig bleibt, kommt in einen Topf und jeden Morgen, wenn ich aufwache, pisse ich darauf. Er nickte befriedigt. Jane gab einen heiseren, kehligen Laut von sich. Sie hat ihnen alles vermacht, was sie besaß, und die wissen genau, dass die Kinder Anrecht auf den Pflichtteil des Erbes haben. Wenn wir das Testament anfechten wollten, dann würden wir garantiert damit durchkommen. Michel schwieg. Er hatte keine Lust, über dieses Thema zu sprechen. Er hörte den schwachen, heiseren Atem der Sterbenden. Sie wollte einfach jung bleiben, das ist alles. Sie hatte Lust, mit jungen Leuten zusammen zu sein. Und vor allen Dingen nicht mit ihren Kindern, die sie daran erinnerten, dass sie einer anderen Generation angehört. Das ist doch durchaus verständlich. Meinst du, dass sie bald stirbt? Bruno zuckte mit den Schultern. Er hatte keine Ahnung. Michel sah auf die Uhr, dann blickte er sich um. Seine Mutter gab keinen Laut mehr von sich. Sie sind gekommen! Alle sind sie da! Sobald sie diesen Schrei gehört haben, wird sie sterben, die Mama! Sie sind gekommen, alle sind sie da, aus Süditalien und sogar aus Kanada. Auch Sohn Giorgio, der treulose Geselle, schwer beladen mit Gaben für alle Fälle. Durch die Stille, die dieser Gesangsdarbietung folgte, hörte man deutlich eine Fliege, die durch den Raum flog, ehe sie sich auf Janes Gesicht niederließ. In dem Augenblick, als sich die Fliege auf die Oberfläche des Auges vorwagte, ahnte Michel etwas. Er ging auf Jane zu, ohne sie jedoch zu berühren. Ich glaube, sie ist tot. Der Friedhof lag etwa 100 Meter oberhalb des Dorfes. Zwei Männer in blauer Arbeitskleidung trugen den Sarg. Sie hatten das einfachste Modell aus hellem Fichtenholz genommen, eines der Modelle aus dem Sarglager der Gemeinde. Nach der Zeremonie gab Michel den beiden Männern ein gutes Trinkgeld. Er vermutete, dass das so üblich sei. Ihm blieb eine Viertelstunde, um den Zug zu erreichen. Bruno beschloss, ebenfalls zurückzufahren. Sie trennten sich auf dem Bahnsteig in Nizza. Sie sollten sich nie mehr wiedersehen, aber das wussten sie zu diesem Zeitpunkt nicht. Fühlst du dich wohl in deiner Klinik? Ja, ich kann nicht klagen, alles ganz locker, ich habe ja mein Lithium. Ich kehre nicht sofort in die Klinik zurück, ich habe noch eine Nacht. Ich gehe in eine Nuttenbar, davon gibt es ja in Nizza genug. Durch das Lithium kriege ich zwar keinen mehr hoch, aber das macht nichts, das macht trotzdem Spaß. Michel stimmte zerstreut zu und stieg in den Zug. Er hatte einen Platz im Liegewagen reserviert. Als er wieder in Paris war, fand er einen Brief von Desplechin vor. Laut Artikel 66 der internen Verwaltungsordnung des CNRS müssen Sie zwei Monate vor Ablauf Ihres Sabbatjahrs die Wiederaufnahme Ihrer Arbeit oder die Verlängerung Ihrer Beurlaubung beantragen. Der Brief war sehr herzlich und voller Humor. Desplechin machte ein paar ironische Bemerkungen über die Verwaltungszwänge, aber immerhin war die Frist schon vor 3 Wochen abgelaufen. In einem Zustand großer Unsicherheit legte er den Brief auf seinen Schreibtisch. Seit einem Jahr besitze ich die Freiheit, selbst meinen Forschungsgegenstand bestimmen zu können. Und? Was habe ich erreicht? Als er seinen PC einschaltete, stellte er angewidert fest, dass er 80 neue E-Mails erhalten hatte. Dabei war er nur 2 Tage verreist gewesen. Eine der Nachrichten kam von der Universität Ohio. Ausgehend von einer Untersuchung über Hefepilze hatten sie dort nachgewiesen, dass die Arten, die sich auf sexuellem Weg vermehrten, sich langsamer weiterentwickelten als die Arten, die sich durch Klonen vermehrten. Die zufallsbedingten Mutationen stellten sich also in diesem Fall als wirksamer heraus als die natürliche Auslese. Der Versuchsaufbau war amüsant und widersprach eindeutig der klassischen Hypothese von der sexuellen Vermehrung als Motor der Evolution. Aber das war sowieso nur noch von anekdotischem Interesse. Sobald der genetische Code völlig entschlüsselt war, und das war nach Stand der damaligen Entwicklung nur noch eine Frage von Monaten, würde die Menschheit in der Lage sein, ihre eigene biologische Entwicklung zu steuern. Dann würde sich deutlich herausstellen, was die Sexualität in Wirklichkeit ist, eine unnötige, gefährliche und regressive Funktion. In dieser Richtung musste Michel Jasinski weiterforschen. Das war eindeutig. Haben Sie sich entschieden, was Sie machen wollen? Ich meine, wegen dieser blöden Frist. Ja, ich bräuchte eine Stelle am Institut für genetische Forschung von Galway in Irland. Wollen Sie mit Ihren Forschungen in eine neue Richtung gehen? Meiner Ansicht nach ist es ein Irrtum, nur mit natürlicher DNA zu arbeiten. Wenn man wirklich die Mutationsbedingungen ganz allgemein testen will, muss man von einfacheren, selbst reproduzierfähigen Molekülen ausgehen, mit höchstens ein paar hundert Bindungen. Despechan nickte mit glänzenden Augen. Ich schreibe sofort an Walcott, der das Institut leitet. Er ist ein prima Kerl. Der lässt Ihnen völlige Freiheit. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich kümmere mich darum. Am nächsten Tag aß Michelle bei Annabelle zu Abend und erklärte ihr ohne Umschweife auf logische, präzise Art, warum er nach Irland gehen müsse. Du hast nicht vor, mich mitzunehmen. Du hast nicht einmal daran gedacht, sagte sie mit einer Mischung aus kindlicher Enttäuschung und Überraschung. Er rührte sich nicht. Wir haben uns so gut verstanden, als wir 12 waren. Dann blickte sie zu ihm auf. Ihr Gesicht war rein und außerordentlich schön. Mach mir ein Kind. Ich brauche jemanden in meiner Nähe. Du brauchst es weder aufzuziehen noch anzuerkennen. Du brauchst dich auch nicht um das Kind zu kümmern. Ich erwarte nicht einmal von dir, dass du es liebst oder dass du mich liebst. Aber mach mir ein Kind. Als ich 17 war, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das Leben so beschränkt ist. So wenige Möglichkeiten bietet. Das ist eine seltsame Idee. Eine seltsame Idee, sich fortzupflanzen, wenn man das Leben nicht liebt. Annabelle stand auf und zog sich langsam aus. Lass uns wenigstens miteinander schlafen. Das haben wir schon seit einem Monat nicht mehr getan. Vor 2 Wochen habe ich aufgehört, die Pille zu nehmen. Das sind gerade meine fruchtbaren Tage. Sie legte die Hände auf ihren Bauch, schob sie bis zu ihren Brüsten hinauf und spreizte leicht die Schenkel. Sie ist schön, begehrenswert und liebevoll. Warum empfinde ich nichts? Das war unerklärlich. Er zündete sich eine weitere Zigarette an und begriff plötzlich, dass er mit Nachdenken nicht weiterkam. Entweder zeugt man ein Kind oder man zeugt es nicht. Das hat nichts mit einer rationalen Entscheidung zu tun. Das gehört nicht zu den Entscheidungen, die ein Mensch auf rationale Weise treffen kann. Er drückte seine Kippe im Aschenbecher aus. Einverstanden. Annabelle half ihm, sich auszuziehen und masturbierte ihn sanft, damit er in sie eindringen konnte. Ich spürte kaum etwas außer der sanften Wärme ihrer Scheide. Annabelle küsste ihn auf den Mund und schlang die Arme um ihn. Ich schloss die Augen, spürte die Existenz meines Glieds viel deutlicher und begann mich auf und ab zu bewegen. Kurz bevor ich ejakulierte, hatte ich die unglaublich deutliche Vision vom Verschmelzen der Geschlechtszellen und gleich darauf die Vision von den ersten Zellteilungen. Sie sollten sich schon vor einem Monat einen Termin für einen Abstrich geben lassen und stattdessen setzen Sie die Pille ab, ohne mit mir darüber zu sprechen. Und dann stürzen Sie sich Hals über Kopf in eine Schwangerschaft. Sie sind doch kein kleines Mädchen mehr. Die Atmosphäre in der Praxis war kalt und beinahe klebrig. Die Zelluntersuchung hatte ziemlich ernstzunehmende Anomalien ergeben. Es mussten eine Biopsie und eine Ausschabung der Gebärmutter gemacht werden. Und was die Schwangerschaft angeht, das schlagen Sie sich erstmal aus dem Kopf. So etwas sollte man besser auf einer soliden Basis beginnen, nicht wahr? Er machte keinen besorgten Eindruck, schien nur etwas verärgert zu sein. Die Ergebnisse der Untersuchung trafen 3 Tage später ein. Also, es besteht wohl leider kein Zweifel. Gebärmutterkrebs. Im fortgeschrittenen Stadium. Er rückte seine Brille auf der Nase zurecht und sah sich wieder die Papiere an, die vor ihm lagen. Der Eindruck allgemeiner Kompetenz wurde dadurch deutlich verstärkt. Er war nicht wirklich überrascht. Der Gebärmutterkrebs befällt häufig Frauen kurz vor den Wechseljahren. Und die Tatsache, dass sie keine Kinder bekommen hatte, kam noch als erschwerender Faktor hinzu. Annabelle reagierte nicht. Sie saß nur da und starrte den Gynäkologen mit offenem Mund an. Also, Man nimmt mir die Gebärmutter heraus? Die Gebärmutter, die Eierstöcke und die Eileiter. Es ist besser, man vermeidet von vornherein jede Gefahr der Metastasenbildung. Ich werde Ihnen zur Substitution eine Hormonbehandlung verschreiben. Übrigens verschreibt man die immer öfter, selbst beim einfachen Übergang in die Wechseljahre. Die Operation wurde für den 17. Juli angesetzt. Michelle begleitete sie zum Krankenhaus nach Meaux. Sie hatte keine Angst. Der chirurgische Eingriff dauerte etwas über 2 Stunden. Sie spürte praktisch nichts. Sie hätte gern die Wunde auf ihrem Unterleib gesehen, wagte es aber nicht, die Krankenschwester darum zu bitten. Der Gedanke, dass sie noch dieselbe Frau war, obgleich man ihr die Fortpflanzungsorgane herausgenommen hatte, war seltsam. Der Begriff operative Entfernung schwirrte ihr eine Zeit lang durch den Kopf, ehe er durch ein brutaleres Bild ersetzt wurde. Man hat mich ausgenommen. Man hat mich ausgenommen wie ein Huhn. Eine Woche später konnte sie das Krankenhaus verlassen. Sie kehrte in ihr Elternhaus nach Cressy-en-Brie zurück. Michelle hat an Walcott geschrieben, um ihm mitzuteilen, dass sich seine Abreise noch etwas verzögerte. Michelle wohnte mit in ihrem Elternhaus im ehemaligen Zimmer ihres Bruders. Annabelle stellte fest, dass er sich während ihres Krankenhausaufenthalts mit ihrer Mutter angefreundet hatte. Sie musste sich ausruhen. Nachmittags setzte sie sich in den Garten. Michelle und ihre Mutter pflückten Erdbeeren oder Mirabellen. Es war eine seltsame Zeit, die sie an die Ferien oder die Rückkehr in die Kindheit denken ließ. Ein Psychiater aus Meaux hatte ihr Schlaftabletten und ziemlich starke Beruhigungsmittel verschrieben. Sie schlief sowieso sehr viel und ihre Träume waren gleichbleibend glücklich und friedlich. Der Geist verfügt über eine große Macht, solange er sein Reich nicht verlässt. Sie war sehr sanft geworden, ein bisschen seltsam und lachte oft ohne Grund. Manchmal füllten sich ihre Augen auch plötzlich mit Tränen. Dann nahm sie eine weitere Tertian-Tablette. Ab der 3. Woche konnte sie kurze Spaziergänge am Fluss oder in die benachbarten Wälder machen. Es war ein außerordentlich schöner August. Ein Tag strahlender als der andere. Ohne dass jemals ein Gewitter drohte. Aber auch ohne das geringste Anzeichen dafür, dass ein Ende nahte. Michelle nahm sie an der Hand. Sie setzten sich oft auf eine Bank am Ufer des Grand Morin. Die Gräser auf der Uferböschung waren verdorrt, fast weiß. Der Fluss schlängelte sich endlos dunkelgrün unter den Buchen dahin. Die äußere Welt besaß ihre eigenen Gesetze und diese Gesetze waren nicht die der Menschen. Am 25. August ergab eine Kontrolluntersuchung, dass sich im Unterleib Metastasen gebildet hatten. Sie würden sich sehr wahrscheinlich weiter ausbreiten und der Krebs würde auf andere Organe übergreifen. Man könnte es mit einer Strahlentherapie versuchen. Ehrlich gesagt, ist das sogar das Einzige, was man tun kann. Allerdings muss man dazu sagen, dass es eine ziemlich schwer verträgliche Behandlung ist und die Heilungsquote bei unter 50% liegt. Beim Essen wurde kaum gesprochen. Du wirst bestimmt wieder gesund, mein Schatz. Annabelle schlang ihrer Mutter den Arm um den Hals und legte ihre Stirn an die ihre. So verharrten sie etwa eine Minute. Nachdem ihre Mutter schlafen gegangen war, blieb sie noch eine Weile im Wohnzimmer und blätterte ein paar Bücher durch. Michelle saß in einem Sessel und folgte ihr mit den Augen. Wir könnten einen anderen Arzt befragen. Ja, das könnten wir. Sie konnte nicht mit ihm schlafen. Die Wunde war noch nicht verheilt und zu schmerzhaft. Aber sie drückte ihn lange an sich. Sie hörte, wie er in der Stille mit den Zähnen knirschte. Irgendwann strich sie ihm mit der Hand über das Gesicht und stellte fest, dass es feucht vor Tränen war. Sie streichelte sanft sein Glied. Das erregte und besänftigte ihn zugleich. Er nahm zwei Valium und schlief schließlich ein. Gegen 3 Uhr morgens stand sie auf, schlüpfte in ihren Morgenrock und ging in die Küche. Nachdem sie eine Weile im Küchenschrank gesucht hatte, fand sie die Trinkschale, die ihren Vornamen trug und die ihr die Patentante zu ihrem 10. Geburtstag geschenkt hatte. In der Schale zerkleinerte sie sorgfältig den Inhalt des Rohypnolröhrchens und fügte ein wenig Wasser und Zucker hinzu. Sie spürte nichts, war nur von einer ganz allgemeinen, fast metaphysischen Traurigkeit erfüllt. Als sich Michel kurz vor Tagesanbruch im Bett umdrehte, stellte er fest, dass Annabelle nicht neben ihm lag. Er zog sich an und ging hinab. Ihr lebloser Körper lag im Wohnzimmer auf dem Sofa. Neben sich auf dem Tisch hatte sie einen Brief hinterlassen. Der erste Satz lautete: Ich ziehe es vor, im Kreis jener zu sterben, die ich liebe. Wenn jemand den Gedanken an die Liebe praktiziert und sich zu keiner verwerflichen Tat hinreißen lässt, wenn er die Bande der Leidenschaft zerreißt und seinen Blick dem Weg zuwendet, wird er in Brahmas Himmel wiedergeboren. Weil er es geschafft hat, diese Liebe zu praktizieren, ihm wird eine baldige Erlösung zuteil. Und er gelangt ins Reich des Unbedingten. Wenn er nicht tötet und niemandem Schaden zufügt, wenn er niemanden erniedrigt, um sich selbst hervorzutun, wenn er die universelle Liebe praktiziert, wird er beim Tod auch keinen Hass empfinden. Das Flugzeug näherte sich der Wolkendecke, die sich bis ins Endlose unter dem unantastbaren Himmel dahinzog. Ein paar Sekunden lang sah Michel noch die riesige azurfarbene Kuppel und eine endlose gewellte Ebene, in der strahlend weiße und mattweiße Flächen einander ablösten. Dann gelangten sie in eine graue, sich bewegende Zwischenzone, die sich nur verschwommen wahrnehmen ließ. Unter ihnen, in der Welt der Menschen, waren Weiden, Tiere und Bäume. Alles war grün, feucht und unglaublich kleinteilig. Das Institut befand sich ein wenig nördlich von Galway. Walcott führte ihn durch die Gebäude und stellte ihm die Techniker vor. Sie stehen Ihnen zur Verfügung, um die Versuche durchzuführen und die Berechnung der molekularen Konfigurationen zu programmieren. Die gesamte Ausrüstung war ultramodern. Die Räume makellos sauber. In dieser Umgebung sollte sich sein Leben von nun an abspielen. Durch die breiten Glaswände sah man auf leuchtend grüne Hänge, die sich bis ans dunkle Wasser des Meeres hinabzogen. Ibsen-Jacques zufolge muss man die 2 oder 3 Monate einsamen Nachdenkens, in denen Jasinski nichts tat, keine Versuchsreihe aufbaute, keine Berechnung programmierte, als den entscheidenden Zeitraum betrachten, in dessen Verlauf die wesentlichen Elemente seiner späteren Überlegungen heranreiften. Die letzten Monate des Jahres 1999 waren ohnehin für die ganze Bevölkerung der westlichen Welt eine seltsame Epoche, die von einer besonderen Erwartung, von einer Art dumpfen Grübelns gekennzeichnet war. Der 31. Dezember 1999 fiel auf einen Freitag. In der Klinik in Verrières-le-Buisson, in der Bruno den Rest seines Lebens verbringen sollte, fand ein kleines Fest statt, an dem die Kranken und das Pflegepersonal teilnahmen. Es wurde Champagner getrunken und dazu gab es Paprikachips. Später am Abend tanzte Bruno mit einer Krankenschwester. Er war nicht unglücklich. Die Medikamente taten ihre Wirkung und hatten jede sinnliche Begierde ausgelöscht. Er freute sich auf den Nachmittagskaffee und die Quiz-Sendungen im Fernsehen, die sie sich gemeinsam vor dem Abendessen ansahen. Er erwartete nichts mehr von der Abfolge der Tage und der letzte Abend des 2. Jahrtausends verlief für ihn sehr angenehm. Auf den Friedhöfen in der ganzen Welt vermoderten die Menschen, die vor nicht allzu langer Zeit gestorben waren, weiter in ihren Gräbern und verwandelten sich allmählich in Skelette. Michel verbrachte den Abend zu Hause. Er war zu weit vom Dorf entfernt, um den Lärm des Fests zu hören, das dort gefeiert wurde. Mehrmals kamen ihm sanfte, friedliche Bilder von Annabelle in den Sinn und auch Bilder seiner Großmutter. Überall auf der Oberfläche der Erdkugel bereitete sich die an sich selbst und an ihrer eigenen Geschichte zweifelnde, müde, erschöpfte Menschheit darauf vor, so gut es ging, ein neues Jahrtausend zu beginnen. Es ist eine traurige Geschichte. Und dennoch wird sie uns nicht wirklich traurig stimmen. Denn wir gleichen nicht mehr diesen Menschen. Hervorgegangen aus ihrem Fleisch und aus ihren Begierden, haben wir ihre Kategorien und ihre Zugehörigkeiten verworfen. Wir kennen nicht ihre Freuden, kennen auch nicht mehr ihr Leid. Gleichgültig. Und völlig mühelos. Haben wir ihre Welt des Todes. Zurückgewiesen. Heute können wir jene Jahrhunderte des Schmerzes, die unser Erbe sind, der Vergessenheit entreißen. Es hat etwas wie eine zweite Teilung stattgefunden. Und wir haben das Recht, unser Leben zu führen. Albert Einstein, der von 1905 bis 1915 ziemlich allein und mit begrenzten mathematischen Kenntnissen gearbeitet hat, ist es gelungen, ausgehend von seiner anfänglichen Intuition, eine allgemeine Theorie von Gravitation, Raum und Zeit zu entwickeln. Man kann diese gewagte, einsame Bemühung auf Gebieten ohne erkennbaren praktischen Nutzen mit Jasinskis einsamer geistiger Tätigkeit von 2000 bis 2009 in Clifton vergleichen. Das Ergebnis von Jasinskis wissenschaftlichen Arbeiten im eigentlichen Sinn umfasste 80 Schreibmaschinenseiten. Am 27. März 2009 ging er am Spätnachmittag zur Hauptpost in Galway. Er sandte ein Exemplar seiner Arbeiten an die Académie des Sciences in Paris und ein weiteres an die Zeitschrift Nature in England. Über das, was anschließend geschah, ist nichts Genaues bekannt. Die Tatsache, dass sein Wagen in unmittelbarer Nähe von Augurs Point gefunden wurde, ließ natürlich an Selbstmord denken. Insbesondere, da sich weder Walcott noch irgendeiner der Techniker des Instituts über dieses Ende wirklich überrascht zeigten. Ich habe immer den Eindruck gehabt, dass ihm das Leben eine Last war und dass ihn keinerlei Beziehung mit irgendetwas Lebendigem mehr verband. Ich glaube, er hat so lange durchgehalten, bis er mit seinen Arbeiten fertig war. Und niemand unter uns kann sich vorstellen, welche Anstrengung ihn das gekostet hatte. Der im Juni 2009 in einem Sonderdruck der Zeitschrift Nature erschienene Aufsatz sollte sofort eine heftige Schockwelle unter den Wissenschaftlern auslösen. Überall auf der Welt versuchten Dutzende von Molekularbiologen, die vorgeschlagenen Versuche zu wiederholen. Nach wenigen Monaten gab es die ersten Ergebnisse, die alle völlig übereinstimmend die Gültigkeit der Ausgangshypothese bestätigten. Ende 2009 gab es nicht mehr den geringsten Zweifel. Jasinskis Ergebnisse waren zutreffend. Die praktischen Konsequenzen waren natürlich schwindelerregend. Jeder genetische Code, wie kompliziert er auch sein mochte, konnte in einer strukturell stabilen Standardform neu geschrieben werden, die keinen Störungen oder Mutationen unterworfen war. Jede Tierart, und sei sie noch so hoch entwickelt, konnte in eine verwandte Spezies verwandelt werden, die sich durch Klonen fortpflanzen ließ und somit unsterblich war. Frédéric Ubsejac war der Erste und jahrelang der Einzige, der folgenden aus Jasinskis Arbeiten abgeleiteten radikalen Vorschlag vertrat. Die Menschheit muss verschwinden. Die Menschheit muss einer neuen, geschlechtslosen, unsterblichen Spezies das Leben schenken, die die Individualität, die Trennung und das Werden überwunden hat. Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden, welche Feindseligkeit ein solches Vorhaben auslöste. Einer der Einwände, die gegen sein Vorhaben erhoben wurden, bezog sich darauf, dass innerhalb der neuen Spezies, die auf der Grundlage von Jasinskis Arbeiten geschaffen würde, alle Individuen denselben genetischen Code besitzen würden. Eines der grundlegenden Elemente der menschlichen Persönlichkeit würde folglich verschwinden. Dem entgegnete Ubsejac: Aber gerade diese genetische Individualität, auf die wir aufgrund eines tragischen Irrtums so lächerlich stolz sind, ist doch die Quelle fast all unserer Leiden. Die Befürchtung, dass die menschliche Persönlichkeit vom Verschwinden bedroht sei, hielt er das konkrete und einfach zu beobachtende Beispiel von eineiigen Zwillingen entgegen, die trotz einer in allen Einzelheiten identischen Erbmasse durch ihren individuellen Lebensweg völlig eigenständige Persönlichkeiten entwickeln, auch wenn sie durch eine rätselhafte Brüderlichkeit verbunden bleiben. Eine Brüderlichkeit, die geradezu das wichtigste Element für die Wiederherstellung einer ausgesöhnten Menschheit ist. 2021 bewilligte die UNESCO die ersten Kredite. Unter Ypsijaks Leitung machte sich ein Team von Forschern unverzüglich an die Arbeit. Die Schaffung des ersten Wesens, des ersten Vertreters einer neuen, intelligenten Spezies, die der Mensch ihm zum Bild des Menschen schuf, fand am 27. März 2029 statt. Auf den Tag genau 20 Jahre nach Michel Jasinskis Verschwinden. Die Menschheit darf sich rühmen, die erste Spezies der bekannten Welt zu sein, die die Bedingungen geschaffen hat, sich selbst zu ersetzen. Heute, gut 50 Jahre später, hat die Realität die prophetische Tragweite von Ypsijaks Worten über alle Maßen bestätigt. Noch existieren zwar einige Menschen der alten Rasse, doch ihre Fortpflanzungsquote verringert sich von Jahr zu Jahr und ihr Aussterben scheint heute unabwendbar zu sein. Es ist durchaus überraschend mit anzusehen, mit welcher Ruhe, welcher Resignation und vielleicht sogar insgeheime Erleichterung die Menschen ihrem eigenen Verschwinden zugestimmt haben. Mit meinem Vortrag möchte ich jene leidgeprüfte, mutige Spezies, die uns geschaffen hat, ehren. Jene schmerzbeladene, nichtswürdige Spezies, die sich kaum vom Affen unterschied und dennoch so viele edle Ziele angestrebt hat. Zu einem Zeitpunkt, da die letzten Vertreter dieser Spezies im Aussterben begriffen sind, halten wir es für legitim, der Menschheit diese letzte Huldigung darzubringen. Eine Huldigung, die ihrerseits allmählich verblassen und sich im Treibsand der Zeit verlieren wird. Dennoch ist es nötig, dass diese Huldigung wenigstens einmal erfolgt. Sie ist dem Menschen gewidmet. Elementarteilchen nach dem gleichnamigen Roman von Michel Houellebecq, aus dem Französischen von Uli Wittmann. Musik Blixa Bargeld und Jan Tillmann Schade. Ypsijak Blixa Bargeld. Professor Vadim Glovnar. Michel Michael Tregor. Bruno Hans Krämer. Annabelle Lena Stolze. Sowie Gunda Aurich, Justus Fritsche, Jochen Kolender, Rudolf Kowalski, Hans-Jörg Krumpholz, Horst Mendroch, Marianne Roger, Wolfgang Rüther und Schülerinnen und Schüler des Theaters Der Keller in Köln. Bis die kleine Wunde zuschminkt. Bis die nächste Frage schon aufbricht. Technische Realisation Markus Hassler und Matthias Fischenich. Regieassistenz Oliver Metz. Bearbeitung und Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2001. Dramaturgie und Redaktion Angela Di Ciriaco-Sustorf.